Also, dann fangen wir jetzt an. Ja, servus, Rotfront. Ich bin Chris. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der marxistischen Bildungsreihe zur Frage, war die Sowjetunion sozialistisch? Letzte Woche hatten wir schon einen Vortrag, den hat Christian gemacht, der kommt später auch nochmal, wo es speziell um das Jahr 1917 ging, ja, also die Februarrevolution und dann die Oktoberrevolution, weil jetzt wahrscheinlich auch ein paar Leute dabei sind, die letztes Mal nicht dabei waren. Machen wir jetzt nochmal kurz, ganz kurz eine Wiederholung von dem, was letztes Mal gesagt wurde. Es war also so, dass Russland war ja Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg und Russland war aber aus historischen Gründen heraus materiell sehr schlecht gestellt. Also die Armee in Russland, die waren einfach nicht gut ausgestattet. Die Deutschen waren viel, viel höher technologisiert. Die russische Armee hatte auch enorme Kriegsverluste hinzunehmen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Bevölkerung in Russland sehr schnell sehr demoralisiert war und dass auch die Lebensmittelversorgung sehr, sehr schlecht war. Dann kam es eben im Februar zur sogenannten Februarrevolution, wo dann der Zar, der sozusagen auch blind war für die Nöte der Bevölkerung, wo der dann gestürzt wurde. Und es gab eine Doppelherrschaft. Diese Doppelherrschaft sah so aus, dass es auf der einen Seite eine provisorische Regierung gab mit bürgerlichen Parteien und auf der anderen Seite aber die Arbeiter- und Soldatenräte, die man im russischen Sowjets nennt. So. Das war also diese Doppelherrschaft und das hat sich dann die nächsten Monate so hin und her entwickelt. Das Ding war auch, dass nur weil der Zar gestürzt war, wurde nicht die Kriegsteilnahme Russlands beendet. Die ging weiter, obwohl die Bevölkerung da nicht so richtig Lust drauf hatte. Und der Grund, warum die Bolschewiki dann immer mehr Rückhalt bekommen hatten, war, dass sie versprochen hatten, den Krieg zu beenden. Also für die Bolschewiki war es sozusagen nicht logisch, dass russische Arbeiter auf deutsche Arbeiter schießen. Das entsprach sozusagen nicht der Klassensolidarität. Das kam dann bei der Bevölkerung ziemlich gut an. Die Bolschewiki haben den Slogan aufgegeben, wie hieß der noch, Brot, Land, Frieden, genau. Und das war dann sozusagen der Slogan, mit dem sie immer größere Teile der Bevölkerung für sich gewonnen konnten. Also die haben jetzt nicht gesagt, wählt uns und der Weltkommunismus kommt. Also die haben da vom Kommunismus gar nicht gesprochen, sondern die haben sozusagen die unmittelbaren Bedürfnisse der Bevölkerung angesprochen. Und das führte dann eben dazu, dass man im September 1917 eine deutliche Mehrheit in diesen Arbeiter- und Soldatenräten hatte, seitens der Bolschewiken. Und man dann eben gesagt hat, weil diese bürgerliche Regierung den Krieg nicht beendet hat, hat man dann diese provisorische Regierung gestürzt und die Bolschewiki kamen dann im Oktober an die Macht. So. Das Ding war natürlich, dass die Bolschewiki, die natürlich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht unbedingt eine Massenpartei waren, also Russland ist ein riesiges Land mit einer riesigen Bevölkerung und die Bolschewiki waren sozusagen eine marxistische Kadergruppierung von in Petrograd, glaube ich, von 1500 Mitgliedern oder so. Also die waren echt nicht groß und die Frage, die sich halt die Bolschewiki gestellt haben, ja, was machen wir denn jetzt? Also wir sind jetzt irgendwie in der Verantwortung und jetzt müssen wir ja das, was wir der Bevölkerung irgendwie versprochen haben, müssen wir jetzt einlösen. Und die Bolschewiki hatten aber immer die Perspektive, dass man in Russland, das ja ein sehr rückständiges, agrarisches Land war, das keine nennenswerte Industrie hatte, wo es jetzt auch keine nennenswerte Arbeiterklasse gab, war die Position immer zu sagen, also wir können jetzt mit diesen begrenzten Mitteln nicht den Sozialismus hier errichten, das ist einfach utopisch, sondern unsere Linie ist sozusagen so lange durchzuhalten, bis sozusagen die Revolution in Deutschland, Österreich, Ungarn und so weiter kommt, also in den entwickelten Staaten und die würden dann sozusagen der russischen Revolution zu Hilfe kommen. Das ist auch, also diese Mentalität, die zieht sich auch durch die gesamten 5 Jahre, die wir dann durchgehen werden. Es fängt erstmal an mit 1918, der sogenannte Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Das sind dann sozusagen die Friedensverhandlungen mit dem Deutschen Kaiserreich. Die werden dann abgeschlossen und daraufhin folgt dann allerdings ein Bürgerkrieg, der auch sehr, sehr blutig war. Meiner Meinung nach der blutigste Bürgerkrieg des 20. Jahrhunderts. Es gab dann noch einen Matrosenaufstand in Kronstadt, der den Bürgerkrieg sozusagen, der ein Wendepunkt im Bürgerkrieg war, den Bürgerkrieg beendet hat. Und dann eben 1921 dann wurde die vorige politische Linie der Bolschewiki nochmal geändert infolge des Bürgerkriegs und so weiter. Und was sich immer durch diese ganze Zeit durchzieht, was sozusagen immer das Denken der Bolschewiki bestimmt hat, war, dass man in Russland isoliert ist, dass man sozusagen eine ausländische Intervention fürchten muss und dass Russland auf Dauer es nicht schaffen würde, von alleine zum Sozialismus zu kommen, so wie Stalin das später trotzdem behauptet hat. Ja, aber die Mentalität der Bolschewiki war immer zu sagen, wir, Russland, haben nicht die Kraft, jetzt uns irgendwie aus dem Nichts heraus zu einer Industrienation zu entwickeln, die sozialistisch organisiert ist und so weiter. Genau. Also Sozialismus immer mit Industrialisierung auch. Ja, also Sozialismus ist, also nach Marx'schen Begriffen, es ist ja immer so die Frage, was lässt man als Sozialismus gelten, aber nach Marx'schen Begriffen ist Sozialismus eine Gesellschaftsform, die dafür bestimmt ist, wenn Überfluss herrscht. Ja? Und wenn ich aber allgemeinen Mangel habe, wie in Russland, also die Bevölkerung hat ja Hunger gelitten, die hatten ja überhaupt keine materiellen Grundlagen, jetzt ein gutes Leben zu führen, dann würde sozusagen Sozialismus in so einem Land bedeuten, dass du allgemeine Verwaltung des Mangels hast. Ne? Aber Sozialismus setzt voraus, dass man eine bestimmte Entwicklung der Wirtschaft hat. Gut. Aber welche Entwicklung der Wirtschaft? Der kapitalistischen Wirtschaft. Ja? Also das ist halt so die... Also eine bestimmte Produktivkraft oder um was geht's? Produktivkraft besagt einfach, wie viele Arbeitnehmer können so und so viele Produkte in der und der Zeit produzieren. Ja? Zum Beispiel bei VW, ne, ist ja ein riesen Betrieb mit 50.000 Arbeitnehmern, glaube ich. VW entlässt immer mehr Arbeitnehmer und produziert trotzdem mehr. Das nennt man Produktivkraftentwicklung. Ne? Okay, nun, und so ist es halt in Russland auch. Die Produktivkräfte waren überhaupt nicht entwickelt. Also Russland war ein agrarisches Land, die hatten eigentlich nur eine Industrie in Petrograd und Moskau, also in großen Städten, und ansonsten war Russland komplett agrarisch und noch dazu war das Agrarland durch den Weltkrieg eben total zerstört. Also die waren wirtschaftlich sozusagen ja, am Ende. Genau. Kommen wir erstmal zu den Friedensverhandlungen von Brest-Litovsk. Es ist also, wie gesagt, so, die Bolschewiki haben jetzt irgendwie die Macht und jetzt müssen die natürlich gucken, dass sie irgendwie ihre Versprechungen, die sie der Bevölkerung gemacht haben, einhalten. Ne? Und das Wichtigste dieser Versprechen, von dem ja auch alles andere abhängt, wie zum Beispiel Lebensmittelversorgung, ist, dass sie auf jeden Fall die Teilnahme Russlands am Ersten Weltkrieg beenden. So. Und zu diesem Zweck hat dann tatsächlich... andersrum gesagt, das Deutsche Kaiserreich hat gesehen, okay, es gibt da irgendwie jetzt in Russland eine neue Regierung, die gegen den Krieg ist. Das finden wir gut, weil die deutsche Armee zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr geschwächt war und man wollte sozusagen, dadurch, dass man mit Sowjetrussland einen Frieden schließt, haben sich die Deutschen dadurch erhofft, dass sie Einheiten von der Ostfront abziehen können und an die Westfront verlagern. Ja, also dass man sozusagen den Krieg gegen Frankreich und Großbritannien weiterführen kann, um sozusagen da sich noch einen Sieg im Ersten Weltkrieg zu erhoffen. Deswegen hat das Deutsche Kaiserreich gesagt, wir beginnen jetzt mal Friedensverhandlungen. Das haben die Bolschewiki natürlich bereitwillig angenommen. Und die fingen dann im November fingen die dann an. Und da gab es dann auch eine Delegation zu diesen Friedensverhandlungen zu Brest-Litovsk. Brest-Litovsk ist übrigens heutzutage ein kleines Städtchen. Das liegt so ungefähr am Dreiländer-Dreieck Weißrussland, Ukraine, Polen. So ungefähr da liegt das. Genau, und da gab es eben eine 7-köpfige sowjetische Delegation. Darunter befanden sich neben Lev Kamenev, das war ein Mitglied des ZK, auch Adolf Abramowitsch Joffe. Adolf Abramowitsch Joffe war der Delegationsleiter dieser Friedensdelegation der sowjetischen. Der wurde allerdings dann Anfang Januar durch Leo Trotzki abgesetzt. Leo Trotzki war auch Mitglied des ZK, der Bolschewiki. Der hat übrigens auch den Oktoberaufstand organisiert mit den Roten Garden und so weiter. Aber das waren so die drei Personen, die da bei den Friedensverhandlungen die wichtigste Rolle gespielt haben. Ups. Das habe ich wieder gemacht. So. Und die Strategie der Bolschewiken war zu sagen, und das klingt jetzt vielleicht erstmal widersprüchlich, war zu sagen, wir versuchen den Abschluss der Friedensverhandlungen so weit wie möglich hinauszuzögern. So, das klingt ja jetzt erstmal widersprüchlich, weil die Bolschewiki ja eigentlich einen Auftrag haben, naja, wir müssen jetzt irgendwie Frieden schließen, und dann haben sie aber geschlossen die Meinung, naja, wir müssen das jetzt hinauszögern. Das hat ganz einfach den Hintergrund. Die Bolschewiki hatten ja immer gehofft, dass in Deutschland, in Ungarn, in Österreich, dass da sozusagen die sozialistische Revolution kommt. Und zu diesem Zeitpunkt war die deutsche Arbeiterklasse schon nicht mehr so zufrieden mit den Zuständen. Also die waren auch vom Krieg sehr demoralisiert. Es gab zu dem Zeitpunkt ja auch schon die USPD. Also das war eine linke Abspaltung der SPD. Es war eine Massenpartei mit 900.000 Mitgliedern. Die Partei hat sich dann später auch der Kommunistischen Internationale angeschlossen. Und die Bolschewiki haben sozusagen gehofft, wenn man jetzt das Deutsche Kaiserreich so ein bisschen länger noch hinhält, ja, dann würde sozusagen die sozialistische Revolution in Deutschland ausbrechen und das Deutsche Kaiserreich, die deutschen Eliten, wären dann sozusagen nicht fähig, auf der einen Seite einen imperialistischen Krieg zu führen an den Fronten, der ja sowieso schon alle Kräfte gebunden hat, und dann auch nochmal innerhalb Deutschlands gegen die aufständischen Massen zu kämpfen. Das war halt so die Spekulation der Bolschewiki, und da gab es in der ganzen Partei eigentlich auch keine Meinungsverschiedenheiten. Übrigens auch nicht bei den linken Sozialrevolutionären. Die linken Sozialrevolutionäre waren eine anarchistische Partei, die sich mit den Bolschewiki in der Regierungskoalition befindet. Also die Bolschewiki hatten jetzt nicht von Anfang an die alleinige Macht, sondern die waren in der Regierungskoalition mit Anarchisten, mit linken Anarchisten. Und der Grund war ganz einfach deswegen, weil diese linken Sozialrevolutionäre auch der Meinung waren, wir müssen den Krieg beenden. Die anderen Parteien, zum Beispiel die Menschewiki, die Sozialdemokraten, die waren der Meinung, man muss diesen Krieg fortführen. Genau. Also was so diese strategische Frage angeht, da gibt es bei den Bolschewiken im Grunde genommen Einigkeit. Und man sieht auch hier, das ist ein ganz bekanntes Foto, das gibt es auch in vielen Schulbüchern, das sind deutsche und russische Soldaten, die sich an der Front sozusagen verbrüdern. Also das waren schon so diese ersten Prozesse, dass dieser imperialistische Krieg einfach gar nicht zu halten ist und dass sich sozusagen die Arbeiter und die Bauern, die da an der Front verfeuert wurden, dass die selber schon gemerkt haben, also das ist irgendwie, warum müssen wir jetzt gegeneinander kämpfen? Ja, lass doch die da oben gegeneinander kämpfen. Also sollen die sich doch die Köpfe einschlagen. Ne? Aber das hat das auch nochmal unterstützt mit dieser Strategie, dass man die Verhandlungen immer weiter hinauszögert. Allerdings gab es bei den Bolschewiki verschiedene Meinungen, wie man taktisch mit diesen Friedensverhandlungen umgeht. Im Grunde genommen gab es da drei verschiedene Meinungen, die sich auch um drei verschiedene Personen bei den Bolschewiki abspielten. Die erste Position kommt von Lenin, die sich dann später auch durchgesetzt hat. Lenin hatte die Position, wir müssen auf jeden Fall die deutschen Friedensbedingungen oder besser gesagt die deutschen Bedingungen für unsere Kapitulation, die müssen wir auf jeden Fall akzeptieren. So, ja, das ist die Position von Lenin. Lenin hat auch 1915 schon gesagt, als der Erste Weltkrieg ja auch schon am Laufen war, er hat immer gesagt, also was würden wir tun, wenn ein imperialistisches Land uns den Frieden anbietet? Da hat Lenin gesagt, ja, das werden wir auf jeden Fall machen. So, also wir wollen Frieden mit dem kapitalistischen Ausland haben, unter der Bedingung, dass die Länder, die darunter leiden, die unter diesem kapitalistischen Land leiden, unter diesem kolonialen Land, also Deutschland, England und so weiter, die hatten ja alle noch Kolonien, die Bedingung war immer zu sagen, dass diese Länder die Unabhängigkeit bekommen sollen. Das sind natürlich Bedingungen, auf die sich ja kein imperialistisches Land einlässt. Ja? Und dann wäre sozusagen die Position, okay, wenn es daran scheitert und das kapitalistische Ausland uns dann den Krieg aufzwingt, dann müssen wir uns verteidigen. Dann würden wir den Krieg fortführen, aber grundsätzlich ist man für Friedensverhandlungen mit dem kapitalistischen Ausland. Dann gibt es die zweite Position, die kommt von Trotzki. Trotzki hat die Position weder Krieg noch Frieden. So, weder Krieg noch Frieden heißt im Grunde genommen, das muss man auch mit dieser Taktik sehen, dass man die Friedensverhandlungen immer weiter hinauszögert. Trotzki ist der Meinung, wir können nicht politische Konzessionen an den Imperialismus machen, also an Deutschland machen, weil das sozusagen für die russische Bevölkerung und auch für die deutsche Arbeiterklasse ein negatives Signal senden würde. Ja, so nach dem Motto, ja, wir einigen uns jetzt mit dem Klassenfeind und was dann die Arbeiterklasse da, was ja dann hinterher in Deutschland wieder fährt, da müssen wir halt gucken. Das war sozusagen die Position von Trotzki, weder Krieg noch Frieden. Wir kommen auch später noch dazu, wie sich das dann konkret ausgewirkt hat, weil Trotzki nämlich ab Januar 1918 die Friedensverhandlungen dann auch leitet in der Delegation. Und die dritte Position kommt von Bucharin. Bucharin ist auch Mitglied der Bolschewiki und der hatte tatsächlich die Position, und man soll es nicht glauben, das war zu dem Zeitpunkt die Mehrheitsmeinung bei den Bolschewiki. Der war der Meinung, ja, wir führen den Krieg weiter, aber wenn wir den führen, dann ist das halt ein revolutionärer Krieg gegen Deutschland. So, ne? Was irgendwie so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen die konkreten Umstände einfach ignoriert hat, weil die Bevölkerung in Russland wollte nicht mehr kämpfen. Ne? Die hatten keine Lust mehr auf Krieg und so weiter, aber das war tatsächlich die Position von Bucharin und der Mehrheit in den Bolschewiki. Und man hat dann auch einen harten Meinungskampf geführt im ZK der Bolschewiki. Also das ZK ist das, was man heute einen Parteivorstand nennen würde. Und da hat sich dann schließlich Lenin durchgesetzt, auch in Übereinkunft mit Trotzki. Übrigens, wir waren gestern bei einem Vortrag an der Uni, da ging es auch um die russische Revolution und so weiter. Da war ein Dr. Jan Behrens, glaube ich, so hieß der. Und da ging es auch so Meinungsfragen bei den Bolschewiki und so weiter. Und der hatte sozusagen die Sichtweise, dass Lenin sozusagen der ist, der alles bestimmt. Ja, also Lenin, was Lenin sagt, das wird gemacht und da gibt es keine Diskussion, das stimmt nicht. Also es gab ein Zentralkomitee, das war 1917, 1918 bestand das, glaube ich, aus so 20, 25 Leuten und da gab es demokratische Abstimmungen. Ja? Und es war jetzt nicht so, dass Lenin irgendwie gesagt hat, ja, das, was ich jetzt mache, das ist jetzt Gesetz und das wird gemacht. Also so lief das definitiv nicht. Ne? Fand ich halt einfach wichtig zu erwähnen, weil das halt gestern in dem Vortrag so dargestellt wurde. Aber auch bei den Bolschewiki gab es immer Meinungsverschiedenheiten. Das sind ja jetzt keine gleichgeschalteten Roboter oder so, sondern die hatten eben auch ihre heftigen Diskussionen. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, was der Lenin da eigentlich im Schilde führt. Also Pseudo-Annahme der Friedensbedingungen. Also die Friedensbedingungen werden später noch angenommen. Ne? Aber also die grundsätzliche Linie ist erstmal, wir wollen den Frieden, aber wir zögern ihn hinaus, in der Hoffnung auf die Revolution im Ausland. Ne? Und Lenin sagt, okay, da wir uns sowieso nicht gegen Deutschland wehren können, weil die viel zu stark sind, sagen wir müssen das akzeptieren. Wir müssen die Friedensbedingungen Deutschlands akzeptieren. Ne? Und Trotzki, der die Position hat, weder Krieg noch Frieden, der sagt, ja, wir brechen dann einfach die Friedensverhandlungen ab. Und wenn die Deutschen dann weiter marschieren, dann können wir immer noch sehen, was wir machen. Ja? Also Lenin ist im Kontext seines Buchs, was er auch geschrieben hat, Kapitalismus als letzte Stufe des Imperialismus versteht. Und er sieht vor allem diese imperialistische Tendenz des Kapitalismus als mit einer der stärksten Gefahren. Das ist auch das, was Chris vorhin versucht hat anzusprechen. Deswegen halt die Verhandlung, um sozusagen dann die Kolonien dann auch vom Imperialismus dann zu befreien. Also das vom frühen Lenin, also da muss man ja auch nochmal unterscheiden. So würde ich das auch einordnen. Aber wir kommen jetzt gleich mal dazu, wie die Verhandlungen konkret abgelaufen sind. Also wie gesagt, das waren so die drei Positionen der Bolschewiken. Und dann kommen wir mal zum generellen Ablauf. Also am 3. Dezember 1917 hat das Deutsche Kaiserreich gesagt, hier, wir wollen mal mit euch reden. Und das führte dann dazu, dass am 15. Dezember erstmal ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Das war irgendwie in beiderseitigem Interesse. Die Deutschen wollten nicht kämpfen, die Russen wollten nicht mehr kämpfen. Und ein Waffenstillstand heißt jetzt nicht, dass man einen Friedensvertrag schließt. Ne? Offiziell begannen die Friedensverhandlungen allerdings dann erst im Januar. Allerdings wurde das dann vertagt. Das war übrigens auch ein Produkt der Linie der Bolschewiki, die dann halt gesagt haben, ja, 8. Januar, nee, das kriegen wir irgendwie nicht hin, ach, wir müssen das vertagen, damit haben sie das schon mal rausgezögert. Ja? Es war ja Waffenstillstand, das war okay. Ja? Übrigens, der Abramowitsch Joffe, von dem ich vorhin gesprochen habe, der Delegationsleiter ist, der wurde zu diesem Zeitpunkt, also um den 8. Januar, auch durch Trotzki ersetzt. Ja? Joffe wurde abgesetzt und Trotzki ist der neue Delegationsleiter, weil die Bolschewiki gesagt haben, nee, also so wie du mit den Deutschen kommunizierst, dann haben wir zu schnell den Friedensvertrag. Wir müssen das mehr hinauszögern und deswegen wurde Trotzki dann der Verhandlungsleiter, der das dann ja, versucht hat rauszuzögern. Ich finde hier immer nicht diesen Knopf, ey, das ist echt... So. Dann dann kamen halt die Verhandlungen am 20. Januar. Und wie sah das aus? Man hat im Grunde diskutiert und es gab irgendwie keine Einigung. So, ja. Das heißt, die Verhandlungen verliefen ergebnislos und man hat irgendwie wieder für eine Vertagung der Friedensverhandlungen gestimmt. Allerdings war es so, dass Deutschland aus taktischen Gründen, weil Deutschland hatte ja ein massives Interesse daran, dass wirklich Frieden herrscht. Ne? Die wollten sich auch Rohstoffe sichern und so weiter. Die haben dann zwischendurch einen sogenannten Brotfrieden mit der Ukraine geschlossen, weil man gesagt hat, hier, wenn ihr jetzt mit uns einen Friedensvertrag macht, dann geben wir euch die Unabhängigkeit, also die formale politische Unabhängigkeit natürlich, und im Gegenzug dazu schickt ihr aus der Ukraine Getreide und Lebensmittel nach Deutschland. So. Das wurde halt ausgehandelt, was natürlich die Bedingungen für Russland unter den Bolschewiken massiv erschwert hat, weil sozusagen das Deutsche Kaiserreich gestärkt wurde durch diesen Vertrag. Das führte dann aber dazu, dass Leo Trotzki dann am 9. Februar gesagt hat, also da gab es dann wieder eine weitere Runde der Verhandlungen, hat er dann gesagt, das entspricht dann auch seiner Linie von weder Krieg noch Frieden. Die haben wieder diskutiert, ja, haben das irgendwie dieses Gremium so ein bisschen als, ja, als Bühne des Klassenkampfes, wie Rosa Luxemburg gesagt hätte, haben sie das benutzt. Und dann ist er einfach zur Tür rausgegangen, hat die Friedensverhandlungen einfach abgebrochen, ist gegangen. Ne, Trotzki hat gesagt, ja, ihr Deutschen, macht was ihr wollt, wir hören jetzt auf zu kämpfen. So. Das heißt, er erklärt den Krieg einfach einseitig für beendet, ohne den Vertrag zu unterzeichnen. In der Hoffnung, dass man sozusagen formal, politisch keine Konzessionen an das Deutsche Reich macht und gleichzeitig aber nicht mehr gegen die kämpfen muss. Das Problem dabei war natürlich, dass die Deutschen sich dann aber doch gesagt haben, ja, also, ich meine, deutsche Bürokratie kennt man ja, was nicht unterschrieben ist, gilt auch nicht, ne? Ja, die sind dann halt 3 Tage später wieder losmarschiert, ja, und haben dann wirklich weite Teile auch eingenommen. Es gab durchaus russische Streitkräfte, sozusagen rote Milizen, auf die kommen wir später vielleicht auch nochmal zu sprechen. Und die waren sehr, ja, also, die waren sehr anarchistisch, sagen wir mal, organisiert. Es war jetzt keine organisierte Armee und so weiter. Vielleicht sollte man das hier mal gleich wegmachen. Sondern die, ja, waren sozusagen, es war sozusagen eine Miliz, ja, wo jeder so ein bisschen sein Ding gemacht hat, wo jeder so ein bisschen in der Gegend rumgeballert hat und so weiter. Da gab es keinen Befehlshaber oder so. Der Christian hat das letzte Woche auch beim Vortrag gesagt, dass die zaristische Armee infolge der Oktoberrevolution abgelöst wurde und dann wurden sozusagen so Volksmilizen eingesetzt. Diese Volksmilizen waren sehr, sehr, sehr ineffektiv gegen die deutsche Armee. Die haben es nicht mal geschafft, irgendwie einfache Landwehreinheiten zuzuschlagen. Also die Deutschen sind immer, immer weiter vorgerückt. Ja. Deswegen wurde Leo Trotzki dann auch zum Kriegsminister ernannt, oder besser gesagt zum Volkskommissar für Militärwesen. Also Volkskommissare waren Minister sozusagen, Regierungsminister. Ja. Und genau, man hat dann kurz noch versucht, Widerstand zu leisten. Allerdings dann kam schließlich dann am 3. März dann die Kapitulation Russlands und schließlich zu dem, was Lenin dann auch gesagt hat, wir akzeptieren die Kapitulationsbedingungen Deutschlands, die sehr hart waren, aber die Alternative wäre eben gewesen, ja, dass Russland sozusagen von den Deutschen überrollt worden wäre und damit auch die Oktoberrevolution sozusagen gestorben wäre. Man sieht hier übrigens auch nochmal, das ist die siebenköpfige Delegation. Man sieht vorne links sitzen, das ist Kamenev. Kamenev spielt später auch nochmal eine entscheidende Rolle, vor allen Dingen dann nach dem Bürgerkrieg. Vorne in der Mitte sitzend mit dem Ziegenbart, ja, ist ein Ziegenbart. Das ist Adolf Abramowitsch Joffe. Das war, wie gesagt, der Delegationsleiter bis 8. Januar, den man dann durch Trotzki ersetzt hat. Trotzki ist der ist oben der zweite Typ von rechts. Ja, der relativ schick gekleidete Typ da. Genau. Naja, es gab dann, wie gesagt, den Frieden. Also der Weltkrieg war beendet. Also zumindest für Russland war er beendet. Ja. Und die Resultate des Ganzen waren aber wirklich verheerend. Also ich habe am Anfang schon gesagt, infolge der sehr schlechten materiellen Ausrüstung der russischen Armee, der Versorgungslage und so weiter, hatte Russland sehr drastische menschliche Verluste, also 1,8 Millionen Tote mindestens. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Ich glaube, das einzige Land, was noch höhere Verluste hatte, war das Deutsche Kaiserreich. Die hatten, glaube ich, 2,1 Millionen Tote oder so. Und danach kam Russland. Also erstmal die menschlichen Verluste waren ungeheuer. Dann natürlich bedingt durch den Friedensvertrag von Brest-Litovsk hat Russland über ein Viertel seines europäischen Territoriums verloren, seines Einflussgebietes. Also darunter die Ukraine. Man kennt das ja mit dem Konflikt, den es in der Ukraine jetzt heute gibt, seit 2013/14. Man weiß ja ungefähr, wie groß die Ukraine ist. Das ist schon ein relativ großes Land. Polen, Finnland, Estland, Litauen und Weißrussland. Also das ist eine riesige Fläche. Und natürlich, die Ukraine ist auch ein Land, das sehr landwirtschaftlich geprägt ist. Das heißt, die Ukraine hat auch immer als Kornkammer gedient. Ne? Das waren also wirklich ja, ein wirklich furchtbarer Verlust für Russland. Und damit natürlich halt auch die wirtschaftliche Frage. Ne? Also man hatte vor allem durch die Ukraine 27% der gesamten Agrarfläche verloren, 26% des Eisenbahnnetzes, 33% der Textil- und 73% der Eisenindustrie, also 73% Eisenindustrie, das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, das ist so, wie wenn in Deutschland jetzt mal eben ThyssenKrupp zumacht und noch irgendwelche anderen und wir eigentlich gar keine richtige Stahlproduktion mehr haben. Ja? Das heißt, die Industrialisierung Russlands ist allein durch diese Maßnahme nochmal in ganz, ganz weite Ferne gerückt. Ne? Genau, und 73% aller Großgruben. Also das waren wirklich ziemlich harte Dinge. Man hatte territoriale Einbußen, man hat Millionen Menschen verloren, man hat Wirtschaftsleistungen eingebüßt und so weiter. Die Bevölkerung hat Hunger gelitten und man wusste nicht so richtig, naja, wie sollen wir jetzt aus der Situation wieder rauskommen. Aber ja, das war so die grundsätzliche Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Genau. Dann, das war übrigens auch im ZK der Bolschewiken auch ein politischer Test. Ich habe vorhin schon gesagt, es gab ursprünglich die Mehrheitsmeinung, dass man einen revolutionären Krieg gegen Deutschland führen muss. So. Das war durchaus auch, ich will nicht sagen mit Nationalismus, aber durchaus mit einem gewissen Schuss Patriotismus verbunden. Ja? Also so eine Art sozialistischer Vaterlandspatriotismus. Lenin hat das Ganze später allerdings kommentiert. Er sagt, wir mussten in der Zeit des Brester Friedens gegen den Patriotismus angehen. Wir sagten, bist du Sozialist, so musst du alle deine patriotischen Gefühle opfern im Namen der internationalen Revolution, die kommen wird, die noch nicht da ist, an die du aber, bist du Internationalist, glauben musst. Das ist aus einer Rede, die er genau im November vor einer Arbeiterkundgebung gehalten hat. Also das war halt sozusagen immer die Linie von Lenin. Lenin hat immer gesagt, also wir sind Internationalisten, ja, wir stützen uns auch auf die russische auf die deutsche Bevölkerung, auf die deutsche Arbeiterklasse und wir warten sozusagen darauf, dass die deutsche Revolution, die ja dann wirklich auch 1918 kam, die dann allerdings aus Gründen, die wir jetzt hier nicht erläutern können, gescheitert ist. Das war immer die Perspektive. Wir müssen durchhalten. Wir versprechen der Bevölkerung nicht, dass wir jetzt hier das ewige Arbeiterparadies aufbauen oder den Sozialismus. Das war überhaupt, davon war nie die Rede. Sondern es war immer die Rede davon, wir halten durch. Ja? Die Arbeiterklasse und die Bauern in Russland, wir halten durch gegen die imperialistische Reaktion und gegen die herrschende Klasse in Russland selber, also Großgrundbesitzer, Monarchisten und so weiter. Wir müssen durchhalten, bis die Deutschen uns zur Hilfe kommen und deswegen musst du sozusagen so patriotische Gefühle oder ganz zu schweigen Nationalismus, das musst du ablehnen. Später unter Stalin gab es ja dann leider auch nochmal die entgegengesetzte Entwicklung, wo es dann sehr starken sowjetischen Nationalismus gab. Da kommen wir dann aber später auch nochmal drauf zurück. Naja, man hatte irgendwie Frieden geschafft. Die Friedensverhandlungen standen da, das Land war verwüstet. Allerdings kam es dann unmittelbar nach den Verhandlungen zum russischen Bürgerkrieg. Der russische Bürgerkrieg wurde sozusagen angezettelt von der alten zaristischen Herrschaftsgarde. Also es gab ja immer noch zaristische Armeeeinheiten, die sozusagen treu war. Der Zar war in Gefangenschaft. Der befand sich in Gefangenschaft der Bolschewiki. Und die Zaren, die sogenannte Weiße Armee, die haben jetzt alles daran gesetzt, weil ja auch jetzt dieser Krieg gegen Deutschland nicht mehr geführt werden musste, haben die alles daran gesetzt, dass man sozusagen den Zarismus, die Monarchie und die Arbeiterdemokratie in Russland stürzt und die Monarchie wiederherstellt. Ja. Genau. Also es gab in ganz Russland Arbeiterräte, die sozusagen aus Delegierten von Bauern und Arbeitern und auch Soldaten zusammengesetzt waren, die gesagt haben, wo es politisch lang geht, das wollten die Weißen nicht. Die Weißen sind sozusagen die Anhänger des Zarismus, das ist auch so ein offizieller Begriff, das hat jetzt nichts mit der Hautfarbe zu tun, also die heißen tatsächlich die Weiße Armee, die dann auch den Weißen Terror einsetzen. Der Weiße Terror war eben ein Mittel, das Wort sagt es ja schon, es waren terroristische Maßnahmen gegen die Bevölkerung, um den Zarismus wiederherzustellen. Und natürlich war es auch so, dass es jetzt diesen Bürgerkrieg nicht nur zwischen den Bolschewiki und den Zaristen gab, sondern auch zwischen den ganzen anderen politischen Formationen. Ja, also es gab Sozialdemokraten, Menschewiki, die Sozialrevolutionäre, die sich auch nochmal gespalten haben in sozusagen normale Sozialrevolutionäre und linke Sozialrevolutionäre. Die linken Sozialrevolutionäre haben übrigens zu diesem Zeitpunkt schon längst die Koalition aufgekündigt, weil die nicht der Meinung waren, dass man einen Frieden mit Deutschland schließen soll. Die waren auch dafür, was jetzt auch paradox ist, aber Anarchisten sind dafür, dass man einen Krieg weiterführen soll. Also das war so die Linie, aber die Koalition ist aufgekündigt. Und es gab einen Bürgerkrieg auf der einen Seite zwischen den Bolschewiki und den Kommunisten und auf der anderen Seite so einen losen Block von Weißen, von Konservativen, liberalen Bürgertum, die also auch keine Lust hatten auf Arbeiterdemokratie, die halt ja, den Kapitalismus erstmal installieren wollten und so weiter. Und das war so ein ganz buntes Gemisch, das war jetzt kein einheitlicher Block. Ja? Also es wäre jetzt irgendwie Quatsch zu sagen, dass zum Beispiel die Menschewiki, die Sozialdemokraten, dass die jetzt eine Koalition mit irgendwelchen Zaristen gemacht hätten. Das stimmt nicht. Also die Sozialdemokraten haben ja auch in der Februarrevolution ja auch gegen den Zarismus gekämpft. Aber was sie alle geeint hat, und zwar egal, welche politische Stimmung es war, was sie alle geeint hat, war ihr Kampf gegen die Arbeiterdemokratie. Ne, man wollte diese Räte, die wollte man zerschlagen, und man wollte mindestens ein bürgerliches System wieder errichten. Ja, und die Weiße Armee, die Zaristen, die waren da sozusagen nur das reaktionärste Glied in der Kette. Die wollten halt nicht mal eine bürgerliche Demokratie haben, so wie wir es hier heute in Deutschland haben, sondern die wollten wirklich wieder den Zarismus haben und so weiter. Genau, man hat dann gesagt, okay, wenn wir jetzt irgendwie mit einem Bürgerkrieg konfrontiert sind, auch mit der Erfahrung dieser Arbeitermilizen, die wir auch schon im Krieg gegen Deutschland hatten, die ja nicht funktioniert haben, das heißt, wir brauchen schon eine Armee. So, das ist irgendwie der Startschuss zum Aufbau der Roten Armee. Und derjenige, der diese Armee schaffen sollte, war Trotzki, der auch die Friedensverhandlungen geleitet hat. Ja? Am Anfang war der Volkskommissar für Militärwesen ein sogenannter Krylenko, Genosse Krylenko. Der war zusammen mit Stalin übrigens ein entschiedener Gegner des Modells einer Roten Armee. So, also die Rote Armee, das Konzept der Roten Armee war zu sagen, ja, wir haben Soldaten, einfache Bauern und Arbeitersoldaten, die in den Ideen des Kommunismus und der Revolution politisch geschult sind, die wissen, wofür sie kämpfen, ja, aber dass man trotzdem eine Armee hatte, die ein strenges Rangsystem hatte. Man brauchte sozusagen eine gewisse Befehlsgewalt, eine gewisse Organisation und so weiter. Und das Problem war aber auch, die Frage war, woher nehmen wir denn überhaupt die Offiziere für diese Rote Armee? Ne, weil die meisten Arbeiter waren ja schon längst an der Front gestorben und normale Arbeiter haben jetzt auch nicht die Kompetenz, irgendwie wie so ein General, der jetzt Berufsmilitär ist, da jetzt irgendwie eine Armee zu leiten. Wie machen wir das? Ganz einfach. Trotzki hat gesagt, wir nehmen einfach ehemalige zaristische Offiziere und setzen die sozusagen für die Rote Armee ein. Unter der Kontrolle der Bolschewiki natürlich. Also das waren jetzt keine zaristischen Offiziere, die dann sozusagen ihre eigene politische Linie durchführen konnten, das nicht. Aber man hat gesagt, hier, du hast Kompetenz darin, wir haben keine Kompetenz, zeig uns mal bitte, wie man kämpft. Ne? Das war natürlich, hast du eine Frage? Nee, ich wollte noch was sagen. Ich finde es interessant halt, dass diese ganzen zaristischen Offiziere wurden in Sippenhaft genommen. Das heißt, würden sie tatsächlich, hätten sie an der Front irgendwie sich falsch verhalten, sage ich mal, dann hätte man halt eben ihre Familie liquidiert oder sowas. Das heißt, sie hatten da schon halt ein Interesse dran. Es war also da auch gescheit zu agieren. Genau. Also vor dem vor dem Hintergrund, dass wirklich der Zarismus drohte, diese sehr schlecht organisierten Arbeitermilizen komplett zu überrollen, hat man halt gesagt, okay, wir weichen sozusagen von diesem orthodox marxistischen Standpunkt von Arbeitermilizen ab und wir bedienen uns sozusagen der alten Strukturen, schulen aber die Soldaten in den Ideen des Kommunismus. Ja, also das war sozusagen das Konstrukt der Roten Armee und der größte Gegner dieser Politik war übrigens Stalin, Also Leo Trotzki war am Anfang sowieso nicht beliebt mit diesem Vorschlag, ja, weil man muss das ja auch psychologisch verstehen. Ne? Da sind halt Arbeiter und Bauern, die für die Idee der Revolution kämpfen wollen, und die müssen jetzt auf einmal den Leuten gehorchen, die sie eigentlich stürzen wollen. Ne? Und das kann man, denke ich, auch irgendwie schon nachvollziehen, dass durchaus so Leute wie Stalin und Krylenko da durchaus skeptisch sind, dass es da auch eine gewisse Opposition gab. Aber letzten Endes haben halt die Umstände dazu geführt, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen das so machen, weil sonst ist die Oktoberrevolution, oder besser gesagt die Errungenschaften der Oktoberrevolution sozusagen, ernsthaft bedroht. Und die Rote Armee hatte dann sozusagen als Antwort auf den weißen Terror den roten Terror eingesetzt. Wir hatten, wie gesagt, gestern diesen Vortrag, der sich auch mit dieser Frage des Terrors auseinandergesetzt hat. Und dieser Dr. Jan Behrens, der hatte so die Position, ja, Gewalt ist Gewalt. So, nach dem Motto, wenn die Bolschewiki Gewalt einsetzen, dann sind sie nicht besser als die Zaristen, die auch Gewalt eingesetzt haben. So, wir werden aber gleich sehen, dass der Rote Terror, der auf jeden Fall auch blutig war und in gewissen Aspekten auch sehr grausam war, das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass der aber eine ganz andere Intention hatte als der Weiße Terror. Das sah nämlich folgendermaßen aus. Russland unter der Zeit des Zarismus war extrem antisemitisch. Ja? Also es gab in der Zarenherrschaft zahlreiche Pogrome gegen Juden, die wurden systematisch ausgegrenzt und so weiter. Man hat also einen starken Antisemitismus gehabt, man hat jede Form von demokratischen Zugeständen an die arme Bevölkerung hat man kategorisch ausgeschlagen. Ja? Und die Bolschewiken waren sozusagen diejenigen, die gesagt haben, ja, irgendwie, wir organisieren sozusagen die unterdrückte Bevölkerung gegen ihre Unterdrücker. Ja, das sind Juden, das sind Arbeiter, das sind Bauern, nationale Minderheiten, wie auch immer, die also keinerlei demokratischen Recht hatten. Ja. Und hier sieht man schon die völlig andere Gewichtung. Also der weiße Terror ist eben gegen Leute gerichtet, die... die sozusagen Gegner der alten Ordnung waren. Ne, diese alten, undemokratischen Ordnung, das waren Kommunisten, Atheisten, also wenn du Atheist in Russland warst, das ist haram, also das geht gar nicht. Ne? Oder auch Intellektuelle, die natürlich sich auch nicht mit den Ideen einer Monarchie anfreunden können. Ja. Also du musstest nicht Kommunist sein oder irgendwie mit den Kommunisten sympathisieren, um Opfer des weißen Terrors zu sein. Und gerade wenn du halt einen extremen Antisemitismus hast, Antisemitismus ist ja nochmal was anderes als Anti-Judaismus. Da geht es ja nicht einfach darum, irgendwie die Anhänger des Judentums deswegen zu hassen, weil sie halt an die falsche Religion glauben, weil dann hätten die theoretisch einfach die Religion wechseln können und dann wäre gut gewesen, sondern Antisemitismus biologisiert ja die Leute. Hat man dann auch später ja auch in Hitler-Deutschland gesehen. Also wenn du Jude warst, konntest du sozusagen nicht aus deiner Haut raus. Und nur mal zu zeigen, was da für Leute in der Weißen Armee unterwegs waren. Also die waren wirklich erzreaktionär, wirklich antisemitische, demokratiefeindliche Fortschrittsfeinde. Die waren wirklich richtig krass. Allein im Herbst 1919, der Bürgerkrieg geht 3 Jahre lang, im Herbst 1919 sind allein in der Ukraine 150.000 Juden dem Weißen Terror zum Opfer gefallen. Ja? Also das ist wirklich, wir werden auch sehen, dass auch dieser Antisemitismus auch nicht eine temporäre, taktische Frage der Weißen Armee ist, sondern das war wirklich eine offizielle Propaganda-Linie der Weißen Armee, sozusagen an antisemitische Vorurteile in den politisch rückschrittlicheren Teilen der Bevölkerung zu appellieren. Das sieht man auch in der Propaganda. Das ist ein Propaganda-Plakat der Weißen Armee, wo Trotzki dargestellt wird. Also Trotzki ist ja der Chef der Roten Armee, ja, sozusagen der oberste Befehlshaber. Und man sieht hier, der ist sozusagen... ja, dargestellt als blutrünstiger, jüdischer Dämon, wie man es jetzt auch immer ausdrücken will. Also man sieht, er hat einen Davidstern um Und unten, da sind überall Millionen tot und so weiter, und er ist sozusagen der Böse und der böse Jude und so weiter. Man sieht auch im Hintergrund, da ist ja so ein Gebäude, so ein Gebäude der Ochsen, der Orthodoxen, der orthodoxen christlichen Kirche Russlands. Man sieht das auch oben links, da ist das Kreuz so abgebrochen. Ne? Also für die Weiße Armee war der Bolschewismus sozusagen eine jüdische Machtergreifung im Zarenreich. Man kennt das vielleicht vom Nationalsozialismus, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Das geht darauf zurück. Ne? Also, und da war Trotzki natürlich die sichtbarste Figur. Also Trotzki war Kommunist, er war sozusagen der Befehlshaber der Roten Armee, und Trotzki kommt ursprünglich auch aus einer jüdischen Bauernfamilie. Das heißt, das war so die politische Linie der Weißen Armee. Und deswegen finde ich es auch problematisch, wenn dieser Doktor, der gestern da seinen Vortrag gemacht hat, wenn der sagt, naja, Gewalt ist Gewalt und beides ist irgendwie doof und bla bla. Also das sehe ich nicht so. Also wir können da später vielleicht nochmal drüber diskutieren, aber ich würde schon sagen, dass es eine gewisse, im Grundsatz erstmal eine gewisse Legitimität hat, dass man sich gegen solche Leute notfalls eben auch mit Waffengewalt zur Wehr setzt. Was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass unter der Roten Armee nicht auch grausame Taten begangen wurden. Also das sagen auch Lenin und Trotzki selber. Da gibt es auch eine Schrift von Trotzki, ich glaube, die zitiere ich nachher auch, wo es um die Schrecken des Krieges geht und wo Trotzki ganz klar sagt, also wir wollen diesen Krieg eigentlich nicht führen, der wird uns aufgezwungen. Ja? Wenn weiße Generäle uns drohen zu erschießen, dann müssen wir uns wehren. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gesunde Position. Also ich glaube, sehr viele Menschen würden so handeln, wenn es darum geht, entweder du oder ich. Ne? Aber die Bolschewiki haben immer gesagt, wir haben eigentlich gar kein Interesse, einen Krieg zu führen. Wir wollen weder einen Weltkrieg, wir wollen auch keinen Bürgerkrieg, aber wenn er uns aufgezwungen wird, dann sind wir logischerweise gezwungen, uns zu verteidigen. Die Bolschewiki waren zu diesem Zeitpunkt übrigens auch schon längst eine Massenpartei. Also die hatten schon, ich glaube, 600.000 Mitglieder circa, während die 1917 noch sozusagen eine kleine Sekte von irgendwie ein paar 5.000 waren oder so. Also die sind wirklich angewachsen, war ein entscheidender politischer Faktor. Und das war sozusagen der grundsätzliche Konflikt im Bürgerkrieg. Jetzt kommt das Zitat von Trotzki. Das ist übrigens eine Sache, wenn man sich mal das Datum anschaut, Spätsommer 1914, das war unmittelbar, nachdem der Weltkrieg ausgebrochen war und wo noch gar nicht abzusehen war, dass es 1917 in Russland eine Revolution geben würde. Er sagt, über alle Normen der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrem Recht, ihrer Moral und Religion erhebt sich jetzt die Faust der eisernen Notwendigkeit. Not kennt kein Gebot, sagte der deutsche Kanzler am 4. August 1914. Das Proletariat, also die Arbeiterklasse, das Proletariat, das durch die Schule des Krieges gegangen ist, wird beim ersten Hindernis innerhalb des eigenen Landes das Bedürfnis empfinden, die Sprache der Gewalt zu brauchen, also der Gewalt gegen diejenigen, die sie an der Front verfeuern. Und die Not, jene furchtbare wirtschaftliche Not, die im Laufe dieses Krieges und nach seiner Einstellung herrschen wird, das war in Russland der Fall, wird geeignet sein, die Massen zur Verletzung so mancher Gebote, also Gebote der bürgerlichen Moral, zu drängen. Das sagt Trotzki bereits im Spätsommer 1914. Ja? Das ist also sozusagen auch eine generelle Frage von einem moralischen Standpunkt aus ist. Familien, Menschen, die nichts anderes kannten als Unterdrückung durch Antisemitismus, durch Diskriminierung oder deswegen, weil sie einfach, einfach zur armen Bevölkerung zählten, die haben natürlich irgendwann einfach einen enormen, eine enorme Wut auch auf die herrschenden Eliten. Das ist übrigens, ich will jetzt die Situation heutzutage in Deutschland nicht mit der damals rein, aber das sieht man heute teilweise auch. Also dass vor allen Dingen ja Leute, die zum Beispiel sehr lange auf Hartz IV sind, dass die irgendwann sauer werden und sagen, ich will diesen Status nicht haben. Und gerade wenn man halt in Bedingungen des Krieges lebt, wo man irgendwie für irgendwelche Typen da, die man selber noch nicht mal leiden kann, da irgendwie an die Front geschickt wird und noch sowieso nichts zu essen hat, dann ist das sozusagen ja, dieses Bedürfnis, Gewalt zu gebrauchen. Ja. Dann noch ein Zitat, was Trotzki später sagt. Das ist dieses Buch, von dem ich gesprochen habe, Terrorismus und Kommunismus. Das ist im Wesentlichen eine Replik auf Karl Kautsky. Karl Kautsky war sozusagen der Cheftheoretiker in der SPD. Und Karl Kautsky hatte die Position zu sagen, ja, roter Terror, irgendwie ist er schon gerechtfertigt, weil was sollen sie auch anderes machen. Aber Gewalteinsatz, das führt ja auch dazu, dass die Revolution so vom falschen Weg irgendwie abkommt. Also irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes. Das war so die Kritik von Kautsky. Und Trotzki antwortet, die äußere organisatorische Macht der alten Partei- und Gewerkschaftsbürokratie der Arbeiterklasse, er bezieht sich ja auf die deutsche Arbeiterklasse, hat nicht nur nicht die Bedingungen für einen friedlicheren und humaneren Übergang zum Sozialismus geschaffen. Wie die jetzige Theorie Kautskys es hinstellt, sondern sie ist im Gegenteil zu einer der Hauptursachen für den langwierigen Charakter des Kampfes und seine ständig wachsenden Erbitterung geworden. Das heißt, dadurch, dass zum Beispiel die SPD oder die Sozialdemokraten, die sozusagen Kompromisse machen wollten mit der alten Ordnung, mit bürgerlichen Kräften und so weiter, das führt dazu, dass der Kampf, dass die Wut in der Arbeiterklasse immer größer wird und aber das Problem immer weiter hinausgezögert wird. Ja, weil man sich eben nicht auf diesen Kampf einlässt, der in Deutschland sehr schnell zu gewinnen gewesen wäre, weil die deutsche Arbeiterklasse sehr fortschrittlich war, sehr gut organisiert war, auch viel, viel größer war als in Russland. Ja. Es gab ja dann auch die Revolution in Deutschland 1918 im November, genau, die Novemberrevolution, die ist dann gescheitert, weil die SPD die Leute niedergeschossen hat. Das muss man ganz klar so sagen. Dann nochmal ein Zitat, um es wirklich ganz klar zu machen. Hätte sich unser Novemberumsturz, gregorianischer und julianischer Kalender, er meint die Oktoberrevolution, hätte sich unser Novemberumsturz einige Monate oder auch nur einige Wochen nach der Errichtung der Herrschaft des Proletariats in Deutschland, Frankreich und England ereignet. So wäre, und darüber besteht kein Zweifel, so wäre unsere Revolution die friedlichste, die unblutigste aller auf der sündhaften Erde überhaupt möglichen Revolutionen gewesen. Ja? Die Bolschewiki wollten diesen Krieg eigentlich nicht führen. Krieg ist, also um es mal auf Deutsch zu sagen, das ist scheiße. Ja, das macht die Bevölkerung sauer, das ist irgendwie Verschwendung von Menschenleben. Es nutzt wirklich nur der alten Ordnung. Die wollen Krieg führen, aber nicht die Bolschewiki. Und die Bolschewiki hatten immer noch die Hoffnung, wenn dann die sozialistische Revolution in Deutschland kommt, dann würden die, wie gesagt, Russland helfen und dann würde es auch keine Notwendigkeit geben für diesen Bürgerkrieg. Weil dieser Bürgerkrieg, die Weiße Armee, die wurde ja auch aus dem Ausland unterstützt, weil sozusagen die Vorstellung eines kommunistischen Russlands, das war so eine Horrorvorstellung. Ne? Winston Churchill zum Beispiel, der er dann später auch, was war er, Premierminister in Großbritannien, ne? Im Zweiten Weltkrieg, der hat übrigens die Weißen auch ganz offen unterstützt. Ja. Insgesamt war Russland neben diesen politischen Gruppierungen, die da im Bürgerkrieg interveniert haben, war Russland konfrontiert mit 21 ausländischen Invasionsarmeen. Da war zum Beispiel die USA involviert, Großbritannien, Japan und so weiter und so fort. Die hatten alle sozusagen Panik, dass in Russland der Kommunismus siegt und dass das sozusagen eine Kettenreaktion auslöst. Und da war ja auch was dran. Die revolutionären Brandherde, die sind ja dann auch aufgeflackert in Deutschland, Österreich, Ungarn und so weiter. Ne? Aber das war, wie gesagt, immer so die Linie, immer zu sagen, also wir sind nicht irgendwelche Leute, die jetzt einen Gewaltfetisch haben, wie auch der Typ gestern irgendwie meinte, behaupten zu müssen. Das stimmt einfach nicht. Ja, da gibt es hunderte Zitate, die das Gegenteil beweisen von der Mentalität der Bolschewiki. Und es gibt auch ganz klare Berichte, also zum Beispiel die Weiße Armee. Die waren sehr gut darin, ein Buch darüber zu führen, was, wo, wie geschah. Das waren sozusagen richtig gute Bürokraten. Die haben alles schön genau festgeschrieben und so weiter. Welcher Bauer wurde jetzt von uns erschossen oder von der Roten Armee oder von den und den und den und den? Ne? Und das Argument, was irgendwie immer von vielen Historikern gebracht wird, ist zu sagen, ja, weiße Terror, das war ja sozusagen eine informelle Sache. Ja, es war ja auch so ein loser Block und irgendwie auch so ein bisschen, ja, ach, wir machen einfach so, wie wir uns das denken, aber der rote Terror, das war ja institutionalisiert. Das war ja sozusagen staatlicher Terror. Das ist ein Schwachsinnsargument. Wenn ich Gewalt ausübe, übe ich Gewalt aus. Und da spielt es keine Rolle, ob ich ein Staatsbeamter bin oder ein Typ von der Straße. Vor allen Dingen nicht in solchen Situationen, wo der Staat an sich ja sowieso überhaupt nicht existent ist. Ich meine, wer soll da kommen? Der russische Polizist? Oh, du hast jetzt aber jemanden umgebracht, jetzt ab auf die Wache. Er war ja nicht der Fall. Also das ist ein Schwachsinnsargument, meiner Meinung nach. Ne? Genau. Ja, die Resultate des Bürgerkriegs, der ging so ungefähr im europäischen Teil, war der eigentlich relativ schnell beendet. Also der ging so bis 1919, 1920. Im asiatischen Teil Russlands, der ja auch viel weitläufiger war, der weniger erschlossen war, da ging der noch deutlich länger. Aber letzten Endes die Resultate des Bürgerkriegs waren insgesamt 10 Millionen Tote insgesamt. Also ich persönlich kenne keinen Bürgerkrieg im 20. Jahrhundert, der an diese Größenordnung rankommt. Also das war wirklich ein sehr blutiger, grausamer Bürgerkrieg. Wenn jemand ein Beispiel kennt, wo mehr umgekommen sind, soll er es nennen. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel. Und dadurch, dass ja das Land sowieso schon durch den Weltkrieg sehr verwüstet war, war das jetzt erst recht der Fall. Ja? Viele Bauern sind umgekommen, das Land war verwüstet, der Lebensstandard der Menschen in den Städten ist zurückgefallen auf den Stand von 1913, also vor dem Ersten Weltkrieg, und da war der auch schon wirklich nicht gut. Ach genau, das habe ich gar nicht erwähnt. Es gab dann auch Bauernaufstände gegen die sogenannte Politik des Kriegskommunismus. Kriegskommunismus war sozusagen die Politik der Bolschewiki im Bürgerkrieg, wo sie gesagt haben, okay, die Bevölkerung leidet irgendwie Hunger, also sagen wir, okay, wir machen Zwangsrequirierungen bei den Bauern, wir nehmen denen ihr Getreide weg, nicht alles, die müssen ja auch ein bisschen von was leben, wir nehmen denen das weg, damit die Bevölkerung was zu essen hat, weil die haben Hunger gelitten. Ne? Also man ist sozusagen von der Marktwirtschaft weggegangen und hat sozusagen eine staatliche Verteilung der Güter organisiert, auch nicht gegen Geld, sondern man hat wirklich diesen Verteilungskommunismus gemacht. Das war Kriegskommunismus. Und die Bauern, ist natürlich klar, wenn man denen immer wieder ihr Getreide wegnimmt, dann sagen die sich natürlich auch irgendwann, also wofür mache ich mir die Arbeit, wofür baue ich das an, wenn es mir sowieso weggenommen wird. Das heißt, die waren irgendwann auch nicht mehr einverstanden mit dieser Politik, die lange Zeit als das kleinere Übel angesehen wurde. Also die haben von Anfang an gesagt, wir finden das nicht gut, was die Bolschewiki machen, aber wir tolerieren das, weil die Alternative ist sozusagen, dass wir wieder zurück in den Zarismus fallen. Und dann haben wir lieber die Bolschewiki, die uns sozusagen nicht unterdrücken, die uns halt nur unser Getreide wegnehmen, und das war sozusagen das kleinere Übel. Ne? Aber man, also jetzt zu behaupten, das gibt es auch vielerlei heutzutage in der deutschen Linken, die sozusagen diese russische Revolution im Bürgerkrieg als so was ganz Heroisches irgendwie darstellen. Dass sozusagen die Bolschewiki so, die standen so eisern da und die waren unbesiegbar, das stimmt einfach nicht. Also das war wirklich, die ganze Politik der Bolschewiki war darauf ausgelegt, nicht jetzt irgendwie die Bevölkerung mit sozialistischen Phrasen voll zu quatschen, sondern da ging es darum, die Versorgung sicherzustellen, dass die was zu essen haben. Ja? Das war die Politik der Bolschewiki. Und diese Bauernaufstände, die führten 1921 im Frühjahr zum sogenannten Kronstädter Matrosenaufstand. Ich war übrigens vorhin in der Uni, da hat auch ein Kommilitone mich drauf angesprochen, und der sagte, ja, das ist ja jetzt aber nicht irgendwie so eine taktische Sache, dass ich heute irgendwie wie ein Matrose aussehen würde. Nein, das habe ich wirklich so nicht geplant. Aber es war halt ein Matrosenaufstand, der sich gegen die Herrschaft der Bolschewiki aufgelehnt hat, und der war sehr richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung Sowjetrusslands. Das war also so, man hatte wie gesagt den Kriegskommunismus, das fanden die Leute irgendwann nicht mehr toll, die haben sich aufgelehnt, es gab Bauernaufstände dagegen, und Ah, genau, das habe ich alles schon gesagt. Da gab es dann, wie gesagt, in Kronstadt. Kronstadt ist eine Inselfestung vor Petrograd. Also dem heutigen St. Petersburg. Ja? Und Kronstadt war militärisch auch sehr, sehr wichtig, ja? Weil da sozusagen Kriegsschiffe stationiert waren, auch sehr viele militarisierte Matrosen stationiert waren. Also es war militärisch wichtig. Es war auch ein wichtiger Punkt. Die Bolschewiki hatten da auch mehrere tausend Mitglieder. Das Problem war aber, dass sozusagen diese Teile der Roten Armee, die in Kronstadt stationiert waren, das waren alles Leute, die aus Bauernfamilien kamen, die revoltiert haben gegen die Bolschewiki, was dazu geführt hat, dass die Bolschewiki in Kronstadt immer mehr Mitglieder verloren haben. Und irgendwann schaukelte sich das auf gegen einen richtigen Aufstand gegen die Bolschewiki, weil man irgendwie auch gesehen hat, also irgendwie im Zarismus, da gab es Soldaten, die mir sozusagen über die Schulter geguckt haben, dass ich irgendwie nichts Verbotenes mache, und im Bürgerkrieg unter den Bolschewiki ist das irgendwie genauso, nur dass es jetzt keine weißen Soldaten sind, sondern rote Soldaten, also irgendwie ist das ja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also da gab es dann halt so eine Ablehnung gegenüber den Bolschewiki, und da gab es bei diesem Kronstädter Matrosenaufstand vor allem zwei Leute, die da federführend waren. Das war einmal Stefan Petrischenko. Den sehen wir hier, das ist der dritte von links. Da zeigt auch so ein kleiner weißer Pfeil drauf. Das ist Stefan Petrischenko. Und Stefan Petrischenko war ursprünglich ein Mitglied der Bolschewiki, hat dann mit denen gebrochen, weil er die Politik nicht in Ordnung fand, hat dann Anfang 1920 einen Aufnahmeantrag bei der Weißen Armee gestellt, also sozusagen einen 180-Grad-Turn gemacht, politisch. Er wurde aber nicht aufgenommen bei der Weißen Armee, weil die Weiße Armee gesagt hat, nee, so Bolschewiken wollen wir hier nicht drin haben. Aber er hat auf jeden Fall diesen Aufnahmeantrag gestellt. Und dann gab es noch General Koslowski, der ist hier nicht auf dem Bild drauf. Aber der war eben auch ein ehemaliger General der Weißen Armee, der in Kronstadt unter der Roten Armee gedient hat. Also ich habe ja schon gesagt, es wurden ja weiße Offiziere eingesetzt. Ne? Und der hat da gedient und hatte vor allem die Befehle über die Artillerie. Also Kronstadt war wirklich eine militärische Festung, da waren große Geschütze und so weiter, und er war der militärische Befehlshaber, der aber bis zu diesem Aufstand unter der Kontrolle der Bolschewiki stand. Und das waren so die beiden Wortführer dieses Aufstands, die auch Gerüchte gestreut haben, dass die Bolschewiki willkürliche Erschießungen vornehmen würden. Vor allen Dingen an der städtischen Bevölkerung und so weiter, was auch einfach nicht stimmte. Aber die haben, wie gesagt, dieses Misstrauen noch zusätzlich gesät zu dem Unbehagen der Bevölkerung, das sowieso schon da war. Ne? Das hat dann eben dazu geführt, dass es in Kronstadt einen Aufstand gab, und die weißen Konterrevolutionäre, die sich im Ausland befanden, in Finnland, die wussten das. Die wussten, dass in Kronstadt sozusagen ein Aufstand droht. Die hatten sozusagen ihren Geheimdienst. Ne? Und Finnland ist ja direkt auf der anderen Seite. Ne? Wenn man weiß, wo Petrograd liegt, an der Küste, Finnland ist genau gegenüber. Viele sind nach Finnland geflohen. Ne? Da gab es das sozusagen, das sogenannte nationale Zentrum. Das nationale Zentrum war so ein Komitee von sozusagen alten zaristischen Leuten, die eben aus dem Ausland versucht haben, die alte Ordnung wiederherzustellen. Und die haben einen Bericht geschrieben über das, was in Kronstadt so passiert. Und die haben dann einen Plan ausgeheckt. Und den lesen wir uns jetzt mal durch. Aus Kronstadt stammende Informationen zwingen uns zu glauben, dass im kommenden Frühjahr ein Aufstand in Kronstadt ausbrechen wird. Wenn die Vorbereitungen des Aufstands ausländische Unterstützung erhält, so können wir gewiss einen Erfolg des Aufstandes erwarten, da die Bedingungen dafür außerordentlich günstig stehen. Unter den Matrosen, also den Kronstädter Matrosen, unter den Matrosen kann man zahlreiche und unverkennbare Zeichen massenhafter Unzufriedenheit mit der bestehenden Ordnung beobachten. Die Matrosen werden einstimmig in die Reihen der Aufständischen eintreten, sobald eine kleine Gruppe von Individuen durch schnelles und entscheidendes Handeln die Macht in Kronstadt erobert. Unter den Matrosen ist eine solche Gruppe bereits vorhanden, das ist die Gruppe um Stefan Petrischenko, bereit und in der Lage, die energischen Aktionen zu ergreifen. Es geht noch weiter. Falls die Rebellion erfolgreich ist, werden die Bolschewiki nicht imstande sein, Kronstadt weder durch Uferbombardierungen noch durch koordinierte Truppenlandungen zu übernehmen, zu erobern. In dieser Hinsicht wäre es äußerst wünschenswert, dass in kürzester Zeit nach dem Aufstand französische Schiffe in Kronstadt eintreffen, um die Anwesenheit französischer Hilfe zu symbolisieren. Noch wünschenswerter wäre die Ankunft einiger Einheiten der russischen Armee in Kronstadt, also der weißen, zaristischen Armee. Ja? Upsa. Also das ist, jetzt habe ich mich hier wieder vertippt. Das ist aus einem Bericht der weißen Kontraktionäre in Finnland, du hast dich gerade gemeldet. Also willst du jetzt den, also der Bewegung in Kronstadt unterstellen, quasi, dass sie dann jetzt das Zarenreich wieder aufbauen möchte? Nein, nein. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Die Kronstädter Matrosen hatten die Losung Sowjets ohne Kommunisten. Das heißt, die wollten den Kommunismus, aber ohne die Bolschewiki, weil sie mit der Politik der Bolschewiki nicht einverstanden waren. Die hatten alle überhaupt keine Lust darauf, dass irgendwie der Zarismus wiederkommt, ganz im Gegenteil. Aber der Zarismus hat sich diese Bewegung sozusagen angeeignet, weil es auch in seinem Interesse war, dass ein Aufstand gegen die Bolschewiki ausbricht. Ja? Und das sieht man auch später in vielen Verkündungen der Bolschewiki. Der Aufstand wurde später dann niedergeschlagen. Da sind 600 Kronstädter Matrosen gestorben und 10.000 Mitglieder der Roten Armee, die gegen diesen Aufstand gekämpft haben. Und man hat sozusagen gesagt, also man hat erstmal 3 Wochen lang versucht, mit denen zu verhandeln. Wir haben gesagt, okay, ihr seid unzufrieden. Also kommt zu uns und wir diskutieren das aus. Man hat irgendwie Unterhändler darüber geschickt, die wurden dann allerdings verhaftet von den Kronstädter Matrosen, weil die halt sauer waren auf die Bolschewiki. Naja, die Bolschewiki haben dann halt damit reagiert, dass sie dann wiederum andere Leute von denen verhaftet haben. Also so ein bisschen diplomatisch unklug. Aber was auch ganz entscheidend ist, ist, dass Kronstadt, also wir sind hier im Januar, Februar, Kronstadt, das Eis ist geschmolzen und diese diese Schiffe, die sozusagen von Frankreich angefordert wurden, das war übrigens auch offizielle Linie, man hat die französische Regierung angefragt, ob die Schiffe schicken können, um sozusagen Kronstadt einzunehmen. Wenn dieses Eis geschmolzen war, dann wäre sozusagen die Herrschaft der Bolschewiki passé gewesen, weil die hätten einfach militärisch da überhaupt nichts machen können. Und deswegen haben sie erstmal gesagt, okay, wir versuchen erstmal mit denen zu reden. Das war auch immer die Linie von Lenin zu sagen, ja okay, erstmal Argumente bringen, ein bisschen diskutieren und wenn man sich dann nicht einig ist, dann kann man immer noch gucken, was man macht. Ja. Aber das hat sozusagen nichts gebracht, man hat sich widersetzt, ja. Der Aufstand ist ausgebrochen und Kronstadt war eine Festung. Und was musste man machen? Okay, man musste diesen Aufstand niederschlagen, dann hat man eben beim 10. Parteitag der Bolschewiki, der zeitgleich zu diesem Aufstand getagt hat, wo man den Kronstädter Matrosen auch angeboten hat, dass sie an diesem Parteitag teilnehmen können und dann sagen können, was die Forderungen sind, worauf sie aber nicht eingegangen sind, hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt militärische Mittel einsetzen, weil wenn dieser Aufstand siegt, dann nützt das effektiv der weißen Konterrevolution, unabhängig davon, dass die Aufständischen selber das gar nicht wollen. Ne? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil die Bolschewiki haben später immer gesagt, diejenigen, die da gefallen sind durch unseren Angriff, das sind nicht unsere Feinde, sondern das sind unsere Brüder. Da gibt es auch ein Zitat von Bukharin, das habe ich jetzt aber nicht parat, der sagt, wir können die Kronstädter Matrosen nicht als unsere Feinde ansehen. Und es ist ein Drama, deswegen ist es auch in der Geschichtsschreibung übrigens die Tragödie von Kronstadt. Es ist ein Drama, dass man diesen Aufstand niederschlagen muss. Es gab übrigens in Bolschewiki selber auch eine Gruppe, die nannte sich die Gruppe Arbeiteropposition. Die waren auch beim Parteitag vertreten. Die haben sogar mit denen sympathisiert. Mit diesem faktisch anarchistischen Aufstand. Die haben damit sympathisiert, haben aber gesagt, es ist irgendwie notwendig. Wir sind gezwungen, diese Mittel zu ergreifen. Und der Typ hier, Paul Average, der dieses Buch geschrieben hat, ne, der das sozusagen aus zaristischen Protokollen entnommen hat, diese ganzen Informationen. Der Typ ist selber Anarchist. Das ist ein US-amerikanischer Historiker, der ist vor ein paar Jahren gestorben, weil der einfach total alt war. Aber der ist selber Anarchist und ich kann dieses Buch auch nur jedem empfehlen. Ja? Kann man sich auch hier in der Bibliothek, in der Uni-Bibliothek ausleihen. Er sagt also, ja, ich kann diese politischen Forderungen der chronischen der Matrosen nachvollziehen und ich sympathisiere mit denen. Politisch stehe ich auf deren Seite, aber in der politischen Konsequenz war es tatsächlich richtig, dass man diesen Aufstand wieder schickt. Das sagt ein Anarchist. Ja. Und was haben die nochmal gefordert? Die Kronstadter Matrosen haben das Ende des Kriegskommunismus gefordert. Die waren dagegen, dass man den Bauern ihr Getreide wegnimmt und so weiter. Die wollten mehr Freiheiten haben und so weiter. Die wollten die Sowjets aufrechterhalten, die wollten Arbeiter- und Bauerndemokratie, aber die wollten die Herrschaft der Bolschewiken nicht. Ne? Deswegen auch die Losung Sowjets ohne Kommunisten. Ne? Also, man könnte sagen, weniger zentralisiert im Kommunismus. Ja. So, dieser Aufstand wurde niedergeschlagen, aber den Bolschewiken war klar, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen unsere politische Linie ändern. Wir müssen Zugeständnisse an die Bauern machen. Und diese Zugeständnisse sind bekannt als die neue ökonomische Politik. Diese Folie ist eigentlich auch gar nicht mal so korrekt, weil die neue ökonomische Politik ging eigentlich bis 1928. Ja. Ich habe jetzt aber das eingegrenzt bis 1923, weil wir ja nur den Verlauf bis 1923 behandeln. Die neue ökonomische Politik ging offiziell von 1921 bis 1928. Ja? So. Und das sah, wie gesagt, so aus. Man musste also von diesem Verteilungssozialismus, wenn man es so nennen will, von diesen Zwangsrekrutierungen musste man wegkommen. Ja? Und man musste den Forderungen der Bauernschaft nachkommen. Und die Bauern haben gesagt, wir wollen unser Getreide anbauen und wir wollen selber darüber bestimmen, wem wir das verkaufen. Das heißt Marktwirtschaft. So. Die neue ökonomische Politik stellt in einem gewissen Grade die Marktwirtschaft wieder her, stellt den Kapitalismus wieder her. Ja? Natürlich ist es halt so, dass man trotzdem die großen entscheidenden Hebel der Wirtschaft, die Schlüsselindustrien, die großen Banken und so weiter, die waren weiterhin unter staatlicher Verwaltung. Ja? Aber der einfachen Bauernbevölkerung Bevölkerung und so weiter, Kleingewerbetreibenden, denen hat man Liberalisierung zugestanden. Das war sozusagen, Lenin hat das dann später als Staatskapitalismus bezeichnet, eben weil es irgendwie eine staatliche Herrschaft ja gab in Form von Sowjets. Ja? Aber trotzdem gab es auch irgendwie eine gewisse Marktwirtschaft, also Staatskapitalismus. Das war so ein Begriff, den er spezifisch für diese Periode gebraucht hat. Allgemein muss man halt natürlich sagen, weil das ja sozusagen der marxistischen Vorstellung einer Revolution ja widerspricht, dass man eigentlich erst den Kapitalismus bricht, um ihn dann wieder einzuführen, das widerspricht ja eigentlich dem marxistischen Dogma sozusagen. Ich nenne das jetzt wirklich Dogma, weil wenn man es genauso streng auslegen würde, ja, dann ist das eigentlich ein Bruch mit dem Marxismus. Es gab übrigens auch in Deutschland viele Kommunisten, die darin auch einen Verrat an der Revolution gesehen haben. Es gab eine linke Abspaltung der KPD, gleich, der KPD, die sogenannte Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, die haben gesagt, oh, die Bolschewiki, die stellen den Markt wieder her, die sind Verräter. Also das gab es halt wirklich auch in der bolschewistischen Partei, gab es auch Leute, die gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, weil Marxismus und so. Aber die konkreten gesellschaftlichen Umstände lassen eben nichts anderes zu. Man musste eben dieses Bündnis von Arbeitern und Bauern musste man unbedingt aufrechterhalten, ja, um sozusagen die Sowjetgesellschaft nicht zu spalten. Und deswegen musste man Zugeständnisse an die Bauern machen. Ich habe nochmal eine Frage zu den Bauern, wo ja jetzt so viel von geredet worden ist. Das waren doch dann quasi kleine Bauernhöfe, also Familienbetriebe, ja, oder so. Genau. Nicht irgendwie größere Einheiten. Also es gibt einmal genau diese ärmeren Bauern, die sozusagen auch unter dem Zarismus unterdrückt waren. Und dann gab es die sogenannten Kulaken. Kulaken waren reiche Bauern, also Großgrundbesitzer und so weiter, Die wurden aber in der Zeit des Kriegskommunismus sowieso entmachtet. Und dann wurde es dann aufgeteilt. Die waren eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existent. Es gab halt nur noch kleinere, ärmere Bauern. Ne? Das Problem war allerdings dadurch, dass man Marktwirtschaft wieder zugelassen hat, Privathandel wieder zugelassen hat, Gewinnstreben wieder zugelassen hat, was ja eine logische Konsequenz aus der Marktwirtschaft ist. Dadurch erstarkt auch wieder dieses Kulakentum. Also es wird dann wieder Bauern geben, die sozusagen Großgrundbesitzer werden. Also man kann halt sagen, dass die Revolution sozusagen auf dem Rückzug ist. Ja, es ist ein notwendiger Rückzug. Ja, bevor ich sozusagen, also das kennt man ja auch von bürgerlichen Politikern, ne, von der SPD zum Beispiel heutzutage, ne, Martin Schulz, bevor die SPD komplett abschmiert bei der Bevölkerung, sagt man lieber, wenn auch erstmal verbal, ja, wählt mal mich, gebt mir mal einen Vertrauensvorschuss und dann mache ich ganz tolle Sachen für euch und dann ist die Bevölkerung wieder so ein bisschen besser gelaunt und so weiter. Ne, also dieses Spiel von Zugeständnissen, das gibt es bei allen politischen Lägern. Außer beim Zar. Der war zu doof, Zugeständnisse zu machen. Deswegen wurde er auch gestürzt. Aber naja. So, nur um nochmal das zu kommentieren, wie Lenin das Ganze gesehen hat. Also der Vortrag gestern von diesem bürgerlichen Referenten, der sagte, Lenin, ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern, Lenin ist kompromisslos. Ne, das, was Lenin gesagt wird, das wird gemacht. Ne? Er ist der alleinige Bestimmer und Lenin ist kompromisslos. Das ist ein marxistischer Dogmatiker und so weiter. Nun ja, Lenin kann sich nicht mehr wehren, der ist ja lange tot, aber lassen wir den Genossen mal selber zu Worte kommen. Lenin sagt, auf dem 10. Parteitag, wenn aber diese Abweichung mit einem gigantischen Überwiegen der Bauernschaft im Lande verbunden ist, wenn die Unzufriedenheit dieser Bauernschaft mit der proletarischen Diktatur wächst, wenn die Krise der bäuerlichen Wirtschaft ihre äußersten Grenzen erreicht hat, dann haben wir keine Zeit, über theoretische Abweichungen zu diskutieren. Das ist sozusagen seine Replik auf die ultralinken Kritiker in der bolschewistischen Partei, die sagen, ah, das ist Abweichung vom Marxismus, das ist Revisionismus und das ist alles Quatsch, was du machst. Also Lenin war sehr wohl ein Politiker, der Kompromisse schließen konnte. Es gibt übrigens auch eine Schrift von Lenin, die heißt Der linke Radikalismus, mit dem Untertitel Die Kinderkrankheit des Kommunismus, die sich mit genau sowas auseinandersetzt. Ne? Also so ultralinken Leuten, die sich sozusagen der Realität verweigern und halt einfach ihre revolutionären Phrasen irgendwie und Schablonen, an denen kann man sich auf jeden Fall mal geben. Diese Schrift ist sehr lesenswert. Diese neue ökonomische Politik hatte aber natürlich auch soziale Folgen. Das erste war natürlich erstmal, dass die Wirtschaft erstmals in Russland seit 7 Jahren, hatte ja 4 Jahre Weltkrieg hinter sich und nochmal 3 Jahre Bürgerkrieg, das muss man sich ja mal vorstellen, dass die Produktivität der Wirtschaft wieder hochging und der politische Rückhalt der Bolschewiki auch wieder zugenommen hat. Ne? Die Bevölkerung hat gesagt, ja, die gehen auf mich zu, auf meine Bedürfnisse, ja, finde ich gut. Ne? Und ich habe auch demokratische Mitbestimmungsrechte, ne? Es gibt immer noch die Sowjets und so weiter, finde ich gut, unterstütze ich. Also zu dieser Zeit, 1922, 23, waren die Bolschewiki in der Bevölkerung sehr hoch angesehen, ne? Wegen diesen Zugeständnissen. Die Leute, die vorrangig von dieser Politik bevorzugt oder profitiert haben, waren dann in der Tat Bauern, die es dann auch wieder zu Reichtum gebracht haben. Das waren die sogenannten, ich kann jetzt kein Russisch, aber die sogenannten NEP-Männer. Das in der Klammer will ich jetzt nicht aussprechen, ich will mich jetzt nicht vor dir. Du kannst es einfach durchlesen. Also. Nettmann, okay. Nettmann, wie auch immer. Das heißt, erstmals seit 1917, wo die Bourgeoisie gestürzt wurde, gibt es wieder eine Bourgeoisie, die sich wieder Reichtümer angeeignet hat und so weiter. Das führte natürlich auch dazu, dass diese Wohlstandselemente, die auch sehr gut darin waren, den Wohlstand auch zur Schau zu stellen, was in Staat und Partei und Gesellschaft auch wiederum zu Unmut gesorgt hat, aber die sind sozusagen auch in den Staatsapparat reingegangen, auch in die Partei und haben sozusagen auch da die politische Linie versucht zu beeinflussen. Ja? Und das ist eben auch eine Sache, die man auch nicht unterschätzen sollte, weil das enorme Auswirkungen für den zukünftigen Verlauf der Sowjetunion haben wird, die später noch gegründet wird. Ja? Aber man kann wirklich zum Beispiel so Sachen wie der Aufstieg von Stalin und so weiter ist ein Produkt der neuen ökonomischen Politik. Das werden wir später noch herausarbeiten. Ja? Ich habe eine Frage, du meintest halt, dass die Sowjetunion gegründet wurde. Kannst du kurz sagen, wie überhaupt die Formen waren komplett von Anfang an? Im Moment generell die Situation 1921, es gibt die Russische Sozialistische Föderation der Sowjetrepubliken. Das war sozusagen der staatliche Nachfolger vom Zarismus. Die hatten auch eine Verfassung, die ich übrigens auch jedem empfehle, mal durchzulesen. Das ist sehr interessant, was da drin steht. Und es gab aber trotzdem, durch die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg war der Frieden von Brest-Litovsk hinfällig, wo ja gesagt wurde, die Ukraine, Finnland und so weiter werden abgetreten. Es gab stattdessen dann den Friedensvertrag von Versailles, der ja gültig war, der ja auch gegen Deutschland gerichtet war. Im Endeffekt, deswegen war der Friedensvertrag von Brest-Litovsk hinfällig. Und der Bürgerkrieg hat sich eben auch über die Gebiete der Ukraine und so weiter fortgesetzt. Man hatte sozusagen die russische sozialistische Föderation der Sowjetrepubliken und man hat irgendwie gesagt, ja gut, aber wir können jetzt nicht einen einzigen großen Staat machen, wir können jetzt nicht einfach diese kleinen Länder, die ja auch eine gewisse Kultur ja auch haben, die können wir jetzt nicht einfach uns einverleiben, ne? Sondern man soll den Autonomität geben, ne? Sozialistische Autonomität, und das war dann hinterher das, was später als die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken bekannt wurde, auch wenn die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken dann ganz, ganz anders abgelaufen sind, als Lenin sich das vorgestellt hat. Das werden wir gleich auch nochmal herausarbeiten. Aber wie gesagt, diese neue ökonomische Politik und der Einzug von bürgerlichen Kräften in einen kommunistischen Staatsapparat, in einen kommunistischen Parteiapparat führt dazu, dass die Bürokratie und der Staatsapparat enorm anwächst. Ja? Also man kennt das zum Beispiel von Deutschland. Also Deutschland ist ja auch ein Höchstbeispiel bürgerlicher Herrschaft, ja? Mit Parlamentarismus und so weiter. Es gibt übrigens eine Statistik, Deutschland ist das Land mit den meisten, mit den meisten Gesetzen. Es gibt kein Land in Deutschland, das so viele Paragraphen hat, kein Land auf der Welt, das so viele Paragraphen hat wie Deutschland. Deswegen steigt auch niemand durch. Das ist nur so ein Beispiel, so war es damals in Russland auch. Die Bürokratie ist immer weiter angewachsen und die politische Macht hat sich dann auch verlagert von den Räten und von den politischen Agitatoren der Partei zu den Verwaltern des Staates und der Partei, zu diesen Parteibürokraten. Das ist zum Beispiel heute übrigens auch immer noch so. Der Vortrag gestern hat auf die SPD und die Linkspartei verwiesen. Die Linkspartei wurde mal kurzsam zu einer kommunistischen Partei ernannt, aber gut. Der meinte, also da kann man auf jeden Fall aufsehen. Also die politische Entscheidung bei der SPD und bei der Linken und so weiter, die liegt nicht bei den Mitgliedern selber, sondern bei den Apparatsleuten, bei den Parlamentsabgeordneten und so weiter. Da liegt die Partei, da liegt die Führung, und so war es dann auch mit der neuen ökonomischen Politik. Das hat sich einfach komplett verschoben. Ich glaube, du hattest jetzt noch eine Frage? Achso, nee, du? Ja, ich finde, gerade da ist Kronstadt auch maßgeblich, wenn man diese Entwicklung sieht, weil das war quasi so ein Schlag für die politische Selbstverwaltung auch, der dann nicht nur dieses NEP, sondern gerade auch diese Kronstadt-Entwicklung, die so der letzte Schlag war für die autonome Selbstverwaltung, war quasi auch so ein Wegpunkt, der das Ganze dann aufbereitet hat. Genau. Ja, also nochmal ganz kurz, die Ursache für die neue ökonomische Politik ist, oder die entscheidende Ursache ist dieser Aufstand von Kronstadt. Bauernaufstände gab es immer mal, aber der von Kronstadt war sozusagen der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja? Wo dann auch andere Sozialisten meinten, das ist jetzt sozusagen das Beispiel, wo man beweisen kann, dass das eine Terrorherrschaft ist, die ungerechtfertigt ist. Weil das war schon ein Wendepunkt. Das hat dann zur neuen ökonomischen Politik geführt und die führt wiederum dazu, dass man so eine Bürokratisierung des Staates hat. Das eine führt zum anderen. Genau. Also wie gesagt, diese NEP bezweckt, dass sozusagen die Bürokratie zunimmt und die Bolschewiki haben das gemerkt. Man hat irgendwie gesagt, es kann nicht sein, dass irgendwie der Laden von irgendwelchen Verwaltern gelenkt wird, sondern die politische Richtung muss ja schon von den eigentlich politisch denkenden Leuten ja gegeben werden, von den Leuten, die an der Basis sind, ja, in den Sowjets und so weiter. Das hat man schon erkannt. Es gab irgendwie einen Bürokratisierungsprozess und um dem Einhalt zu gebieten, wurden die Arbeiter, die sogenannte Arbeiter- und Bauerninspektion gegründet. Im Russischen nennen die sich, glaube ich, Rabkriegen. Die Person, die beauftragt wurde, diese Inspektion zu leiten, war Josef Stalin. Einfach deswegen, weil Josef Stalin einfach ein sehr gutes organisatorisches Talent bei den Bolschewiki war. Und genau, der wurde eben damit beauftragt. Und Stalin sollte sozusagen der Bezwinger der Bürokratie sein. Also die Aufgabe, die Kompetenz dieser Inspektion war es, ein Veto einzulegen, wenn Leute in staatliche Positionen eingerückt sind, wo man gesagt hat, nee, sie sind jetzt irgendwie nicht geeignet. Die machen das jetzt nur aus ihren persönlichen Eigeninteressen, die machen das jetzt nicht zum Wohle der Gesamtgesellschaft, zum Wohle der Idee des Sozialismus, sondern die verfolgen sozusagen persönliche Eigeninteressen. Stalin sollte dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Naja, also man kann durchaus sagen, dass das ein folgenschwerer Fehler war, weil Stalin zu dieser Zeit auch schon Generalsekretär der Bolschewiki war, also der Kommunistischen Partei, Generalsekretär auch deswegen, weil er hatte organisatorisches Talent und wenn du Sekretär einer Partei bist, dann musst du organisatorisch schon was drauf haben und Stalin war somit in einer sehr, sehr mächtigen Position. Also wenn man Generalsekretär der regierenden Partei ist, ja, also eine Schlüsselposition in der Partei hat, also Macht über den Parteiapparat hat und dann auch nochmal separat dazu Macht über die Strukturierung des Staatsapparates hat. Stalin hat man dazu, man hat ihn eben vertraut, Stalin hatte da enorme Macht in seinen Händen konzentriert und auch mit Bezugnahme auf den Vortrag gestern, wo dieser Typ meinte, irgendwie, dass Stalin also in einer politischen Kontinuität der leninistischen Interessen wäre, also der Interessen von Lenin, das war so seine These. Das ist so der legitime Nachfolger und das ist irgendwie klar und so weiter. Ich sag mal so, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist ja auch so eine Vorstellung, die sich ja auch sehr hartnäckig allgemein hält. Also nicht nur bei dem Typen, der gestern den Vortrag gemacht hat, sondern auch bei vielen Parteien, bei der DKP, die gibt es ja heute immer noch, die MLPD, die alten Überbleibsel der Sowjetunion, die sagen alle, Stalin ist so der legitime Herrscher und Nachfolger von Lenin und Lenin wollte das. So. Und ich habe mir gesagt, okay, das werde ich ultimativ widerlegen und das werde ich jetzt auch einfach mal dadurch tun, dass ich jetzt mal viele Eindrücke von Lenin selber zitiere, weil ich einfach denke, um sozusagen dem Vorurteil zu entrinnen, dass ich jetzt irgendwas über Lenin behaupte, lassen wir Lenin einfach selber zu Wort kommen. Das sind jetzt sehr viele Zitate, es wird auch ein bisschen erschöpfend sein, aber ich glaube, das spiegelt schon sehr gut wider, wie Lenin überhaupt seinen eigenen Staat, wie der Typ das gestern auch meinte, es ist sein Staat, wie der überhaupt seinen eigenen Staat selber sieht, was er davon hält, und wie er die allgemeine Entwicklung einschätzt. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich verfehle immer diesen Knopf, das ist witzig. Also, bereits am 27. März 1922 sagt Lenin im politischen Bericht des ZK, man nehme doch Moskau, die 4700 verantwortlichen Kommunisten und dazu dieses bürokratische Ungetüm, diesen Haufen. Wer leitet da und wer wird geleitet? Ich bezweifle sehr, ob man sagen könnte, dass die Kommunisten diesen Haufen leiten und um die Wahrheit zu sagen, nicht sie leiten, sondern sie werden geleitet. Ja? Also da sieht man schon, die politische Entscheidungsmacht liegt nicht mehr bei den wirklich politischen denkenden Parteileuten, sondern bei den Verwaltern des Apparats. Ja? dann, ich mache hier immer Mist. Dann das nächste Zitat. Man sagt, die Einheit des Apparats sei nötig gewesen. Woher stammten diese Behauptungen? Doch wohl von demselben russischen Apparat, den zur Frage, den zur Frage der Nationalität, okay, da habe ich irgendwie Mist gemacht. Also jedenfalls sagt er, das ist irgendwie falsch formatiert. Auf jeden Fall sagt er, man hat sozusagen den alten Apparat vom Zarismus, den hat man zwar zerschlagen, aber man hat ihn übernommen und man hat ihn nur mit Sowjetöl gesalbt. Ich finde, das ist schon eine sehr deutliche Kritik. Also wenn man sagt, das, was wir hier irgendwie am Staatsapparat haben, das ist eigentlich ein zaristisches Gemisch. Jetzt aber müssen wir, wenn wir ehrlich sein, das ist die Fortsetzung des Zitats, jetzt aber müssen wir, wenn wir ehrlich sein wollen, umgekehrt sagen, dass wir einen Apparat als eigenen bezeichnen, der uns in Wirklichkeit noch durch und durch fremd ist und ein bürgerlich-zaristisches Gemisch darstellt, das wir beim besten Willen in den 5 Jahren nicht überwinden konnten, in denen uns die Hilfe anderer Länder fehlte und wir uns vorwiegend militärisch betätigen und die Hungersnot bekämpfen mussten. Das sagt er dann ein Dreivierteljahr später, am 30. Dezember 1922. Er sagt also, durch diese ökonomische Politik, die wieder dazu geführt hat, dass eine Bourgeoisie entsteht und auch wieder durchaus auch Elemente, die immer noch dem Zarismus nachhängen, dass die sozusagen den Staatsapparat einbringen. Das sagt er, also ein bürgerlich-zaristisches Gemisch. Das ist Lenins Staatsapparat. Und der Typ gestern, der meint irgendwie, ja, das ist irgendwie Lenins Ding. Das stimmt halt einfach nicht. Lenin wird auch später noch viel, viel drastischer. Jetzt sind wir bereits am 2. März 1923. Lenin war zu dieser Zeit schon schwer krank. Er hatte, glaube ich, 7 Schlaganfälle oder so. Den 7 hat er dann, glaube ich, nicht mehr überlebt. Aber 7 Schlaganfälle hatte der. Und er war schon sehr krank und konnte diesen politischen Kampf bei den Bolschewiki nicht mehr führen. Das hat ihm sein Arzt sozusagen verboten. Aber er sagt jedenfalls, er kommentiert das Geschehen in Briefen. Er sagt, mit dem Staatsapparat steht es bei uns derart traurig, um nicht zu sagen abscheulich, dass wir uns zunächst gründlich überlegen müssen, wie wir seine Mängel bekämpfen sollen, eingedenk dessen, dass diese Mängel ihre Wurzeln in der Vergangenheit haben, die zwar über den Haufen geworfen, aber noch nicht überwunden, noch nicht in das Stadium einer in die ferne Vergangenheit entrückten Kultur eingetreten ist. Es wäre am allerschädlichsten, sich darauf zu verlassen, dass wir immerhin einiges wissen, oder darauf, dass es bei uns eine einigermaßen beträchtliche Menge von Elementen für den Aufbau eines wirklich neuen Apparats gibt, der wirklich den Namen eines sozialistischen und eines sowjetischen Staates verdient. Auch gestern wurde die ganze Zeit behauptet, das war ein sozialistischer Staat. Ich habe mich gemeldet und habe gefragt, welche theoretische Grundlage hat denn das eigentlich, dass hier vom Sozialismus sprechen? Ja, Lenin war Sozialist, also war das Sozialismus. Hat er ja gesagt. Lenin bezeichnet sich als Kommunist oder so, also ist das Sozialismus. Ich habe gesagt, habe ich nicht gesagt, aber wir haben es hinterher kommentiert. Also die Demokratische Volksrepublik Nordkorea nennt sich auch demokratisch. Das sagt nicht, dass der Staat demokratisch ist in Wirklichkeit. Also Lenin, der große kommunistische Führer der Weltrevolution, der sagt, das, was wir hier haben, ist ein bürgerlich-zaristisches Gemisch und hat mit Sozialismus oder einer Sowjetrepublik eigentlich gar nichts zu tun. Das sagt Lenin selber. Ich finde, das spitzt das Ganze auch nochmal richtig gut zu. Und wir erinnern uns nochmal daran, Stalin ist eigentlich derjenige, der diese Bürokratie bekämpfen soll. Ja, der da sozusagen damit beauftragt ist. Wer hat jetzt Stalin das abgeholt? Das ZK der Bolschewiki. Ja, also das ZK der Bolschewiki hat gesagt, wir müssen diese Inspektion irgendwie schaffen und wir müssen einen Volkskommissar dafür ernennen. Und das ist eine Person, die da sich ausfällig für ihn einsetzt. Naja, wenn du eine Person, einen Parteiapparat hast, der du ja vertraust. Das konnte ja, also wenn Lenin ja oder die Bolschewiki ja gesehen hätten, wozu das führt, dann hätten sie Stalin ja nicht ernannt. Aber Stalin hat sozusagen diese Macht, und da wird sich Lenin gleich auch nochmal zu äußern, der hat das sozusagen genutzt, um den Staatsapparat so zu formen, dass er einen treuen Hofstaat bekommt, durch die Vergabe von Privilegien und so weiter. Also wir sind zwar aus dem Bürgerkrieg raus, wir sind zwar in einer neuen ökonomischen Politik, aber von wirtschaftlichen Freudensprung kann man jetzt immer noch nicht reden. Und wenn man halt in einem rückständigen Land ist, ja, dann ist klar, dass man sehr leicht anfällig für Korruption ist. Ja. Zum Beispiel, wir selber haben Genossen in Pakistan. Pakistan ist ein drittes Weltland, wo die Leute verhungern. Ja. Wo die Leute durch islamistischen Terror unterdrückt werden und so weiter. Und da ist auch, wenn man da in Arbeiterorganisationen ist, Gewerkschaften, Parteien und so weiter, die sind extrem anfällig für Bürokratie. Ne, aufgrund dieser materiellen gesellschaftlichen Umstände. Man hat halt gesagt, naja, Stalin, das ist jetzt unser Mann, der ist loyal, ne, den beauftragen wir jetzt, das zu organisieren, weil er ein Talent dafür hat. Er soll sozusagen den Staatsapparat sauber halten, aber es war eben so, dass Stalin selber dann seine materiellen Eigeninteressen entwickelt hat, seine eigenen Machtinteressen vor allen Dingen auch. Um das jetzt nur noch mal kurz zu erklären, was Bürokratie im marxistischen Sinne bedeutet. Bürokratie heißt für uns nicht, dass es da jetzt irgendwie um individuelles Fehlverhalten von Personen geht. Ja, also wie man das zum Beispiel hier in Deutschland kennt. Ich weiß nicht, wer schon mal Erfahrungen mit dem Arbeitsamt hatte, ich jedenfalls schon. Auch wenn das nur ein rein formaler Behördengang war, aber wo man sich sozusagen auch so ein bisschen über dieses Beamtenverhalten so ein bisschen nerven kann. Das ist nicht das, worum es uns ankommt. Wir begreifen Bürokratie als eine soziale Erscheinung, ja, als einen sozialen Zustand, der materielle Ursachen hat. Und die Position von Lenin ist eigentlich zu sagen, naja, also diese Bürokratie konnte nur deswegen entstehen, weil wir in Russland in einem rückständigen Land sind, wirtschaftlich, mit wirtschaftlicher Not, und unsere Revolution national isoliert geblieben ist, weil die Revolutionen in Europa sind gescheitert. Ja, das, worauf man gehofft hat, das ist nicht eingetroffen. Und das verstärkt nochmal sozusagen den materiellen Druck, ja, die materielle Not, ja, weil kein kapitalistisches Land wird jetzt sagen, oh, ich unterstütze jetzt da so eine Machtergreifung des Kommunismus, das macht man einfach nicht. Also dadurch, dass diese Revolutionen gescheitert sind, dann konnte halt diese Bürokratie entstehen. Ne? Und ja, abschließend halt die Frage, ob es jetzt diese von Stalin geleiteten diese Arbeiter- und Bauerninspektionen, ob die wirklich das getan haben, wozu sie wirklich befähigt waren. Und da zitieren wir mal wieder Lenin. Lenin sagt, sprechen wir offen, das Volkskommissariat der Arbeiter- und Bauerninspektion genießt gegenwärtig nicht die geringste Autorität. Jedermann weiß, dass es keine schlechter organisierten Institutionen als die unserer Arbeiter- und Bauerninspektion gibt und dass unter den gegenwärtigen Verhältnissen von diesem Volkskommissariat, also Stalin war der Volkskommissar, das ist eine direkte Kritik an ihm, von diesem Volkskommissariat rein gar nichts zu erwarten ist. Und nebenbei bemerkt, Bürokraten gibt es bei uns nicht nur in den Sowjets, sondern auch in den Parteiinstitutionen. Also Stalin war nicht nur der Verwalter dieser Staatsinstitution, sondern auch, er war auch Generalsekretär, und es ist eine Anspielung auf Stalin. Wer das jetzt vielleicht anzweifeln will, der hat vielleicht auch so 5 bis 10 Minuten dafür Zeit und wird Lenin dann nämlich auch persönlich, wo er auch Namen nennt. Aber das ist schon eine eindeutige Kritik an Stalin, der zu diesem Zeitpunkt seine Macht eigentlich schon sehr gefestigt hat, weil er kann entscheiden, wer kommt in die Partei und wer nicht. Er hat sozusagen schon seinen bürokratischen Apparat durchgesetzt, und jeder weiß, natürlich gibt es noch das ZK der Bolschewiki, die, sollte man zumindest meinen, eigentlich ja die politische Kompetenz haben. Das bringt dir aber nichts, wenn der Apparat, auf den du dich stützt, und der illoyal ist und der seine eigenen Interessen durchsetzt. Ja? Das läuft in Deutschland auch nicht anders. Also irgendwie, wenn man jetzt sich die Institutionen anschaut, ja, da gibt es ganz häufig Fälle, wo dann die Bundesregierung, völlig egal wie die zusammengesetzt ist, die sagt, ja, wir wollen jetzt das und das und das machen, und dann sagen irgendwelche Bürokraten aus dem Bundesministerium so und so, ja, das geht aber nicht, weil bla bla bla, und somit wird das dann eben blockiert. Ne? Genau, also das ist halt schon so eine ziemlich deutliche Kritik von ihm. Erstmal generell zu diesen, zu dieser Frage der Arbeiter- und Bauerninspektion und dann auch noch zu der nationalen Frage, die auch sehr stark mit diesem Bürokratisierungsprozess zu tun hat. André hat ja vorhin schon gefragt, mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die 1922, glaube ich, ausgerufen wurden, genau. Und das war insofern problematisch. Stalin war sozusagen zuständig für die Region des Kaukasus, für Georgien. Stalin war selber Georgier, also macht es Sinn, eine Person, die ja mit der Bevölkerung vor Ort sozusagen ein bisschen vertraut ist, wenn der sozusagen dafür eingesetzt wird. Und Stalin ja, hatte einen sehr autoritären Umgang mit der Frage, wie soll man eigentlich mit kleineren Ländern wie Georgien und so weiter, wie soll man eigentlich mit denen umgehen? Also es gibt Einigkeit bei den Bolschewiki, dass man sagt, ja, wir wollen diese Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, das macht Sinn, aber es soll nicht so sein, dass Moskau, wie es später übrigens der Fall war, dass Moskau sagt, Tschechien, Ukraine und so weiter, ihr macht das, was wir sagen, sondern man sagt, es gibt politische Autonomität, ja. Und die muss irgendwie gewahrt werden, weil Russland eben historisch gesehen immer eine Unterdrückernation war, vor allem unter dem Zarismus, ja. Und das prägt natürlich auch die Bevölkerung in diesen kleineren, schwächeren Städten, und wenn sozusagen jetzt die Bolschewiki kommen würden und mit derselben Grobheit sagen würden, ja, ihr habt nichts zu melden, wir verkünden jetzt einfach eure Einverleibung in diese Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, obwohl die Bolschewiki immer gesagt haben, dass man das Recht auf nationale Selbstbestimmung verteidigt, ist das wirklich ein Problem. Jedenfalls gab es da einen Zwischenfall in Georgien, der auch mit Stalin zusammenhängt, nämlich Stalins direkter Untergebener und Vertrauter, Felix Dzerzhinsky. Es war später, glaube ich, auch der Geheimdienstchef. Felix Dzerzhinsky hat einem georgischen Bolschewiki, der einen anderen Standpunkt bei dieser Frage der Autonomisierung hatte, dem hat er ins Gesicht geschlagen. Und das ist, das kann man jetzt als persönlichen Zwischenfall werten, aber die politische Dimension ist ganz klar. Der Vertreter der großen russischen Nation kommt, man diskutiert über diese Frage, ja, der Vertreter der kleineren, schwächeren Nation sagt, nee, ich sehe das nicht so, und der andere schlägt dir ins Gesicht dafür. Also das ist wirklich eine übelste Sache, und Lenin kommentiert das Ganze folgendermaßen: Es scheint, ich habe mich vor den Arbeitern Russlands sehr schuldig gemacht, weil ich mich nicht mit genügender Energie und Schärfe in die ominöse Frage der Autonomisierung eingemischt habe, die offiziell, glaube ich, als Frage der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bezeichnet wird. Lenin wurde gar nicht in diese Verhandlungen mit einbezogen, der wusste gar nichts davon. Lenin war zu diesem Zeitpunkt Ende 1922 schwer krank. Man hat sozusagen versucht, Lenin vom politischen Geschehen fernzuhalten, aber irgendwie hat das dann eben doch rausbekommen, deswegen auch diese Formulierung, diese ominöse Frage, die, glaube ich, so und so behandelt wird, so erklärt sich das Ganze. Ja. Er sagt weiterhin, unter diesen Umständen ist es ganz natürlich, dass sich die Freiheit des Austritts aus der Union, mit der wir uns rechtfertigen, als ein wertloser Fetzen Papier herausstellen wird, der völlig ungeeignet ist, die nicht-russischen Einwohner Russlands von der Invasion jenes echten Russen zu schützen, des großrussischen Chauvinisten, ja im Grunde Schurken und Gewalttäters, wie es der typische russische Bürokrat ist. Das ist eine Anspielung auf diesen Zwischenfall. Kein Zweifel, dass der verschwindende Prozentsatz sowjetischer und sowjetisierter Arbeiter in diesem Meer des chauvinistischen, großrussischen Packs ertrinken wird, wie die Fliege in der Milch. Das ist also schon eine ziemlich deutliche Kritik daran, wie der Parteiapparat, wie die Bürokraten da mit dem Selbstbestimmungsrecht schwächerer, kleinerer Länder umgehen und wie auch Lenins Position dazu ist. Mir scheint, hier haben Stalins Eilfertigkeit, also Stalin wollte sofort diese Einverleibung Georgiens haben. Kommen wir mal so einfach mit der Brechstange vorgehen. Mir scheint, hier haben Stalins Eilfertigkeit und sein Hang zum Administrieren wie auch seine Wut auf den ominösen sozialen Nationalismus. Das war die Begründung Stalins, ne, mit diesen, also die Georgier waren Stalins Meinung nach sozialen Nationalisten, weil die sich nicht dieser Sowjetunion anschließen wollten. Also auf diesen ominösen sozialen Nationalismus eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Wut ist in der Politik gewöhnlich überhaupt von größtem Übel. Ich habe bereits in meinen Schriften über die nationale Fahl geschrieben, dass es nicht angeht, abstrakt die Frage des Nationalismus im Allgemeinen zu stellen. Man muss unterscheiden zwischen dem Nationalismus einer unterdrückenden Nation und dem Nationalismus einer unterdrückten Nation. Zwischen dem Nationalismus einer großen Nation und dem Nationalismus einer kleinen Nation. Konkret auf die heutige Situation übertragen. Wenn sich zum Beispiel auf Kuba eine gewisse Form von Nationalismus entwickelt, was ich durchaus nicht in Abstrafe stellen würde, dann hat dieser kubanische Nationalismus einen ganz anderen Charakter als der Nationalismus von US-amerikanischen Nationalisten, die sozusagen eine große, unterdrückende Nation darstellen, ja? Die eine Eroberernation darstellen. Dieser Nationalismus ist verbunden mit dem Eroberergeist, mit dem Unterdrückergeist, während der Nationalismus in den unterdrückten Ländern sozusagen eine Reaktion ist auf die Unterdrückung. Übrigens auch der asiatische Kommunismus, Mao und so weiter, Indien, Vietnam, da diente die Idee des Kommunismus nicht dazu, klassenlose Gesellschaft zu errichten, sondern nationale Unabhängigkeit zu errichten. Und das war begleitet mit einem starken Nationalismus. Ja? Also das muss man halt verstehen, und Lenin kommentiert das eben dementsprechend, dass es völlig keine Rechtfertigung dafür gibt, dass Stalin sagt, ja, das sind Sozialnationalisten, weil die wollen sich uns nicht anschließen. Und er wird konkreter. Im gegebenen Fall, indem es sich um die georgische Nation handelt, haben wir ein typisches Beispiel dafür, wo eine wahrhaft proletarische Einstellung größte Vorsicht, Zuvorkommenheit und Nachgiebigkeit unsererseits erfordert. Ein Georgier, der sich geringschätzig zu dieser Sache verhält, der leichtfertig mit Beschuldigungen des Sozialnationalismus um sich wirft, während er selbst ein wahrer und echter Sozialnationalist, ja mehr noch, ein brutaler, großer russischer Derschimorder ist, ein solcher Georgier verletzt im Grunde genommen die Interessen der proletarischen Klassensolidarität. Mit diesem Georgier ist Stalin gemeint. Er nennt, also Lenin nennt Stalin einen brutalen, großrussischen Sozialnationalisten. Also Stalin und Lenin sind da politisch meilenweit von entfernt. Also die Beziehungen zwischen Stalin und Lenin sind auf dem absoluten Tiefpunkt erlangt. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht noch sagen, naja, das ist jetzt vielleicht so eine willkürliche Interpretation von mir, dass er das Stalin meint, nun ja, politisch sagt Lenin, politisch verantwortlich für diese ganze wahrhaft großrussisch nationalistische Kampagne müssen natürlich Stalin und Dzerzhinsky gemacht werden. Das sagt Lenin. Er sagt, Stalin ist der Übeltäter. Stalin muss beseitigt werden. Das sagt er später auch nochmal. Also demokratisch beseitigt werden. Ja. Jetzt nicht irgendwie, wie das später dann abgelaufen ist, dass die Leute an die Wand gestellt werden, sondern er sollte einfach von seinem Posten enthoben werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, ja, was macht man jetzt irgendwie im ZK? Ne, irgendwie man sieht, man ist irgendwie da in der Minderheit, ne, weil irgendwie viele sich mit diesem Kurs von Stalin auch abgefunden haben, ne, nach dem Motto, ah, die Georgier, die sollen sich mal nicht so anstellen, was der Arbeiterklasse nützt, das ist rechtmäßig so nach dem Motto. Und Lenin sucht eben politische Unterstützung bei den Leuten, wo er sagt, dass die politische Kompetenz haben und eine gewisse Loyalität auch zu Lenin haben. Und die findet er an Trotzki. Er schreibt an Trotzki. Übrigens 5 Tage, nachdem er den Brief von gerade eben geschrieben hat. Ich möchte Sie sehr bitten, die Verteidigung der georgischen Angelegenheit vor dem ZK der Partei zu übernehmen. Diese Sache wird gegenwärtig von Stalin und Dzerzhinsky verfolgt. Also in Wirklichkeit verfolgen wir es gar nicht. Die verteidigen nicht die Georgier, sondern ganz im Gegenteil. Und ich kann mich auf deren Unvoreingenommenheit nicht verlassen. Sogar ganz im Gegenteil. Wenn Sie einverstanden wären, die Verteidigung zu übernehmen, dann könnte ich ruhig sein. Dann könnte ich ruhig sein, ist darauf bezogen, dass Lenin schwer krank ist und der Arzt ihm gesagt hat, ey, du darfst dich nicht aufregen, reg dich nicht auf. Und Lenin hat sich total darüber aufgeregt, was da in Georgien und im Staatsapparat passiert. Deswegen, das ist so eine kleine Anspielung auf seinen Gesundheitszustand. Und daraus stellt sich jetzt natürlich schon mal die Frage, die ich auch gerne dem Typen gestern gefragt hätte. Also sind Sie der Meinung, dass Stalin wirklich Lenins Ansicht nach, der ja angeblich alles diktatorisch kontrolliert hat und so weiter, ist Stalin jetzt eigentlich nach Lenins Auffassung wirklich sein legitimer Nachfolger? Oder ist das nicht eigentlich Trotzki? Natürlich ist es so, dass die Partei das entscheidet, das ist klar. Die inzwischen schon sehr stark bürokratisierte Partei. Aber wenn man halt jetzt mal von Lenin ausgeht, ja, dem sozusagen Vater der Revolution, wenn es nach Lenin geht, ist das jetzt wirklich Stalin oder soll das Trotzki sein? Er schreibt in seinem Brief an den Parteitag, weil er kann selber beim nächsten Parteitag nicht mehr teilnehmen aufgrund seiner Krankheit. Er bewertet Stalin und Trotzki. Er sagt, Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Andererseits zeichnet sich Genosse Trotzki, wie schon sein Kampf gegen das ZK in der Frage des Volkskommissariats für Verkehrswesen bewiesen hat, da gab es eine Meinungsverschiedenheit, nicht nur durch hervorragende Fähigkeiten aus. Persönlich ist er wohl der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK, aber auch ein Mensch, der ein Übermaß von Selbstbewusstsein und eine übermäßige Vorliebe für rein administrative Maßnahmen hat. Das heißt, Lenin bemüht sich hier darum, eine ausgewogene Kritik zu geben. Er sagt, ich kann die Partei nicht weiterführen, wir brauchen einen Nachfolger und es gibt bestimmte Leute, die da in Frage kommen. Es gab neben Stalin und Trotzki auch noch Kamenev und Sinoviev, die auch um die Nachfolge geholt haben, die hatten aber nicht den entsprechenden Rückhalt. Das hat sich schon auf Stalin und Trotzki reduziert und er sagt halt, ja, Trotzki hat Schwächen, die hat er. Es wäre Quatsch zu sagen, dass es jetzt einen Menschen gibt, der irgendwie perfekt ist. Jeder hat seine Schwächen, er sagt, Trotzki ist durchaus arrogant. Trotzki hat, weil er einfach, er gilt als genialer Kriegsheld, bei den Massen hat er ein ungemeines Ansehen. Er ist auch theoretisch ein großer marxistischer Theoretiker. Ich kann die Schriften von Trotzki nur empfehlen. Und er hat dadurch schon eine relativ arrogante Art und Weise, wie er anderen gegenüber tut. Und das ist ein Problem. Das spricht Lenin an. Er sagt aber auch ganz klar, er ist der fähigste Mann im gegenwärtigen ZK der Bolschewiken. Und Stalin ist eben der, der einfach zu viel Macht konzentriert. Man kann nicht sagen, dass Stalin weiß, wie man diese Macht gebrauchen soll. Dieses Zitat ist im Dietz Verlag 62 erschienen. Das ist ein DDR-Verlag. Jetzt frage ich mich, gerade auch weil eine riesige Hetzkampagne gegen Trotzki gemacht wurde und die DDR maßgeblich abhängig war vom stalinistischen, von der stalinistischen Sowjetunion. Wie schafft es so ein Zitat in den Dietz Verlag? Wurde auch dann, man eigentlich sich keine Blöße, man durfte auch keine direkte Kritik gegen Stalin machen. Das wurde auch von der DDR beantwortet ganz zum Schluss, wie das passieren konnte. Erstmal weiter in dem besagten Brief. Das ist eine Fortsetzung von dem Brief. Er sagt ein paar Tage später, Stalin ist zu grob. Und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus noch erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte und jemand anderen an diese Stelle zu setzen, der sich in jeder Hinsicht von Genosse Stalin nur durch einen Vorzug unterscheidet, nämlich dadurch, dass er toleranter, loyaler, höflicher, den Genossen gegenüber aufmerksamer, weniger launenhaft ist und so weiter. Lenin sagt, Stalin muss abgesetzt werden. Stalin ist nicht der legitime Nachfolger des politischen Erbes, weil Stalin einfach diese Machtgier hat, die er auch skrupellos einsetzt. Das ist also sozusagen seine letzte Äußerung. mir ist persönlich nicht bekannt, dass Lenin jetzt explizit sagt, Trotzki muss der Nachfolger werden. Zumindest habe ich da nie irgendeine Quelle zu gefunden. Aber eben dieses Zitat, das irgendwie abschließend nochmal eine Bewertung abgibt. Und daraus kann man eben sagen, wenn Stalin derjenige ist, der abgesetzt wird, dann ist eben sozusagen Trotzki der logische Nachfolger, weil Sinowjew und Kamenev wären sozusagen keine Option gewesen. Ja? Und das ist halt sozusagen ja, die ganze Erklärung des Ganzen. Also wie kommt es überhaupt zum Aufstieg des Stalinismus? Ja? Stalin, unabhängig davon, was das jetzt persönlich für eine Person ist, ne? Ob Stalin jetzt wirklich brutal war, ob das wirklich vielleicht ein Arschloch oder so, das spielt meiner Meinung nach gar nicht so die Rolle. Ne? Sondern wichtiger ist eher zu verstehen, wie Leute wie Stalin überhaupt so den Staats- und Parteiapparat übernehmen können, obwohl die gar nicht die politische Kompetenz dazu haben. Ne? Und der Aufstieg des Stalinismus ist im Grunde zurückzuführen auf diese wirtschaftliche Rückständigkeit, die dazu führt, in Verbindung mit der Wiedereinführung der Marktwirtschaft, dass der Staat und die Partei bürokratisiert werden. Das dazu führt, dass die Macht in der Partei nicht bei den politischen Wortführern liegt, Lenin, Trotzki und so weiter, sondern bei den Verwaltern der Partei. Und derjenige, der in der Schlüsselposition sowohl in der Partei als auch des Staatsapparates darüber ultimativ entscheiden konnte, wer kommt hier ran und wer kommt hier nicht ran, Alter, das ist Stalin. Ja? Und das war eine verhängnisvolle Sache. Ja? Es ist jetzt auch nicht so, dass Stalin irgendwie auf den Knopf gedrückt hat und gesagt hat, ja, mach mal das und das und das, und haben die das alles gemacht. Natürlich musste man eben diese Privilegien eben an die Parteifunktionäre geben. Ja? Gestern in dem Vortrag, der da gehalten wurde, der meinte, die Privilegien der Sowjetunion, die hätte es erst unter Khrushchev gegeben, 1956. Also das kannst du mal locker 20 Jahre zurückdrehen. Natürlich waren diese Privilegien unter Khrushchev viel deutlicher sichtbar. Ne? Durch materiellen Wohlstand und so weiter. Also in der Sowjetunion, da hatte der Parteifunktionär auch mal eine Datscha und so weiter. Und einen Fußboden, der aus Marmor bestand. Wo der Genosse André vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kann. Aber egal. Also es gab halt diesen Aufstieg der Bürokratie. Und Stalin ist sozusagen der personifizierte Ausdruck des Ganzen. Ja, Stalin kontrolliert den Parteiapparat und den Staatsapparat. Und das Ganze, wenn man jetzt von Lenin ausgeht, nicht in seinem Interesse liegt. Lenin sagt ganz klar, das ist schädlich. Das führt dazu, dass das ganze Projekt, das wir hier in Sowjetrussland haben, in eine völlig falsche Richtung geht. Und er sagt auch, übrigens zusammen mit Trotzki, dass sozusagen dieser Kurs zusammen mit politischen Erwägungen, die dann beim nächsten Vortrag nächste Woche erarbeitet werden, Stalin fängt ja dann auch noch an, politische Theorien zu entwickeln, dass das die Bedingung dafür ist, dass in Russland definitiv die Konterrevolution und der Kapitalismus siegen wird. Was dann in den 90er Jahren auch geschehen ist. Also das ist halt, wie gesagt, so der Aufstieg des Stalinismus nicht begründet durch eine persönliche Boshaftigkeit, nicht begründet durch eine Boshaftigkeit der Bolschewiki als einen solchen, nicht begründet durch ein Fehlverhalten, sondern begründet durch die materielle Situation in Russland. Die Bolschewiki haben immer gesagt, wir müssen durchhalten so lange, bis die proletarische Revolution in Deutschland kommt, die uns hilft. In Deutschland gibt es eine hochentwickelte Industrie, die haben Industriemaschinen. Die haben Anlagen, die können uns damit versorgen, wenn die Revolution erfolgreich ist. Sie war aber nicht erfolgreich. Russland blieb isoliert, es war auf sich alleine gestellt und so führt sozusagen das eine zum anderen. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie so einen Geschichtsdeterminismus an den Tag legen muss und nach dem Motto, ja, es hätte ja so kommen können. Es hätte schon anders kommen können. Ja, wenn man zum Beispiel bestimmte Parteimitglieder, wenn man die richtig konkret politisch geformt hätte, gestellt hätte, in den Prinzipien des Kommunismus, dann hätte man dem Einhalt gebieten können. Dann wäre es zwar trotzdem immer noch so gewesen, dass die Revolution isoliert gewesen wäre, aber es wäre nicht zum Aufstieg des Stalinismus gekommen, der dann auch später enorme Niederlagen für die Arbeiterklasse nicht nur in Russland, sondern auch auf ganzer Welt bedeuten wird. Also zum Beispiel so Fragen wie der Spanische Bürgerkrieg. Genau, du hast wahrscheinlich auch schon dran gedacht. Ne? Ja, Spanischer Bürgerkrieg, der Bürgerkrieg in China, also die Politik der Kommunistischen Partei Chinas und so weiter. Das sind alles solche Sachen. Darum wird es beim nächsten Vortrag gehen. Der nächste Vortrag ist nächste Woche Dienstag wieder um 19 Uhr. Das war soweit der Vortrag. Wir können jetzt die Diskussion starten, falls es noch Diskussionsbedarf gibt. Falls ihr der Meinung seid, ich habe jetzt gleich irgendwelche Fragen irgendwie außen vor gelassen oder so. Ansonsten würde ich euch sehr dieses Buch empfehlen, das ist ganz aktuell, ist gerade rausgekommen, dass sich also mit diesen ganzen Behauptungen, dass Stalin sozusagen die Kontinuität Lenins wäre, einfach widerlegt. Ja, und die sozusagen die politischen Ideen der Bolschewiki nochmal aufarbeitet. Übrigens auch alles mit Quellen belegt, da ist jetzt auch nichts irgendwie rein interpretiert. Könnt ihr übrigens hier vorne euch käuflich erwerben. Und dann würden wir hiermit einfach erstmal formal Schluss machen und die Diskussion starten. Und danke für eure Geduld. Keine Fragen. Ich weiß nicht, wie wichtig das jetzt unbedingt ist, aber Kronstadt, wer genau hat denn jetzt bestimmt, dass der Angriff auf diese Stadt erfolgt und warum ist das geschehen? Sie haben jetzt gesagt, dass das gemacht wurde, weil sonst die französische Flotte gekommen wäre, aber warum ist es jetzt wichtig, dass dieses Land, dieser Teil besetzen wird? Besetzt wird von den Franzosen, meinst du? Ja gut. Wir wissen jetzt nicht, ob die Franzosen das tatsächlich besetzt hätten oder ob sie einfach nur Unterstützung für den freien Teil geleistet hätten. Ich meine, immerhin sind da 10.000 oder 10.600 Menschen umgekommen, weil den Festland anzugreifen ist natürlich militärisch schon ein schwieriges Unterfangen. Die Frage kann ich direkt beantworten. Also die Hauptstadt für Petrograd liegt ja in dieser Meerenge. Und die Festung Kronstadt war essentiell wichtig, um quasi den Meerzugang zur Hauptstadt zu schützen. Und wenn Kronstadt als Festung gefallen wäre, dann wäre die Hauptstadt offen gewesen. Dann hätte man dort einfach landen können und dann wäre vorbei gewesen. Also war es eine militärische Entscheidung? Ja. Okay. Das war übrigens auch, wie es auch von bürgerlichen Historikern manchmal dargestellt wird, weil Trotzki ja der Volkskommissar für Militärwesen war, das gesagt wird, ja, das ist eine Sache, die jetzt Trotzki im Alleingang entschieden hat, das stimmt nicht. Zeitgleich, ich glaube, das habe ich auch erwähnt, also zeitgleich zu diesem Aufstand tagte der 10. Parteitag der Bolschewiki und die haben sich dann natürlich sofort mit diesem Thema beschäftigt. Die haben alles andere stehen und liegen lassen und gesagt, also wir müssen jetzt auf jeden Fall das diskutieren. Und das war ein Beschluss des 10. Parteitags, dass man jetzt einfach notgedrungen diesen Angriff startet. Übrigens, da waren... Ich weiß nicht, wie viele Delegierte da waren. Ich glaube, 800 Parteidelegierte oder 1000, irgendwie so in der Größenordnung. Und 320 Parteitagsdelegierte haben sich freiwillig gemeldet für diesen Angriff auf diese, was ja wirklich eine Selbstmordaktion war. Also insgesamt wurden, glaube ich, 50.000 Rotarmisten eingesetzt. Man muss sich das halt vorstellen. Das ist eine hochmilitarisierte Festung und du läufst übers Eis, um dahin zu kommen. Bist überhaupt nicht gedeckt, also die Leute, die da oben in der Festung stehen, die müssen eigentlich nur so irgendwie so da schon abdrücken, ja. Da sind 10.000 von 50.000 umgekommen und auch Delegierte haben daran teilgenommen, wo man auch schon die Mentalität auch erkennt, also ich glaube in der SPD oder in anderen Parteien, ich glaube, wenn die Auslandseinsätzen oder sonst irgendwelchen militärischen Einsätzen zustimmen, dann sind das nicht die Parteileute, die da an die Front geschickt werden, sondern die Leute, die man halt verpfeffern will. Ne? Und das ist halt auch schon nochmal ein Unterschied bei den Bolschewiki, dass die wirklich jetzt nicht irgendwelche Quacksalber waren, die Leute verfolgt haben, sondern die halt selber am Kampf mit teilgenommen haben. Ne? Und wichtig ist, finde ich, wirklich nochmal zu betonen, dass Kronstadt wirklich eine Tragödie ist. Das ist eigentlich meiner Meinung nach echt ein Tiefpunkt der Revolution, dass es so weit kommen muss. Ja, dass Arbeiter auf Arbeiter schießen müssen, weil es halt in der Konsequenz dazu führt, wenn wir das nicht tun, völlig unabhängig von den Motiven der Kronstädter Matrosen, dann wird hier eine weiße Invasion stattfinden, dann werden wir zerschlagen und dann gibt es einen Rückfall in den Zarismus. Also Also eine der Hauptthesen von Trotzki ist ja die permanente Revolution. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt er das geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, es war nach Kronstadt oder vor? 1905. Mhm. Okay. Könnte man nicht auch Kronstadt eigentlich in diese These für die permanente Revolution einbauen? Ist das dann nicht irgendwie so ein bisschen widersprüchlich, dass Trotzki auf der anderen Seite stand? Weil theoretisch war es ja eigentlich. Ich weiß, was du meinst, ja. Also permanente Revolution meint nicht wortwörtlich, dass es sozusagen immer einen Klassenkampf gibt und deswegen die Revolution permanent ist, sondern die permanente Revolution sagt, also die wurde ja 1905 ausgehandelt, wo noch der Zarismus geherrscht hat, die permanente Revolution sagt, im Gegensatz zum orthodoxen Marxismus, oder andersrum, der orthodoxe Marxismus, die Annahmen von Karl Marx sind Sozialismus, und die sozialistische Revolution kann es nur in einem hochentwickelten kapitalistischen Staat geben. Deswegen hat Marx die Revolution auch in England erwartet, in Deutschland, in Frankreich und nicht in irgendwelchen Provinzländern, um es jetzt mal wirklich so zu sagen. Ne? Das war sozusagen die orthodoxe Auffassung, die auch viele Marxisten zu der Zeit auch übernommen haben. Und Trotzki hat das Ganze ein bisschen hinterfragt. Er hat halt gesagt, naja, vielleicht sollte man diese Annahmen von Marx gar nicht so formal sehen. Also klar hat Marx die Revolution in England erwartet, weil es das entwickelste Land war, aber das heißt nicht, dass Marx der Ansicht ist, dass das so ein Formalismus ist. Trotzki sagt, es ist möglich, dass die sozialistische Revolution, dass die noch vor den Industrieländern in einem rückständigen Agrarland kommt, wie zum Beispiel in Russland. 1905 war ja auch Revolution in Russland, die zwar gescheitert ist, aber war ja auch Revolution. Und da stellt sich aber natürlich folgende Frage, nämlich, um halt eine proletarische Revolution siegreich zu machen, muss man ja, dafür muss man jetzt auch keinen Mathe-Leistungskurs gehabt haben, muss man schon eine gewisse Arbeiterklasse ja haben, die es in Russland aber nicht gab. Ja, das war ja alles agrar, das war ja alles bürgerlich. Ne? Alles Landwirtschaft und so weiter. Also ich glaube, 1905, da waren 95% der Bevölkerung waren Landwirte. 5% waren, also nicht mal 5%, waren wirklich Industrieproletarier. Dann stellt sich halt die Frage, also die orthodoxen Marxisten sagen, ja, das geht ja gar nicht. Da ist ja gar nicht genügend Arbeiter und so weiter. Und dann sagt Trotzki, doch, es ist möglich. Die Arbeiterklasse kann die Macht erringen, wenn sie sich dabei auf die Bauernschaft stützt. Das ist auch zu vergleichen mit der Theorie von Lenin, von der Diktatur der Arbeiter und Bauern. Und jetzt zu Kronstadt. Das ist im Grunde genommen auch bedingt jetzt durch die materiellen Verhältnisse. Du musst halt gucken, bist du gewillt, jetzt irgendwie an deiner Theorie festzuhalten oder gehst du auf die konkrete Praxis ein? Ne? Zum Beispiel die neue ökonomische Politik widerspricht auch der Theorie. Ne? Es entspricht nicht dem Marxismus zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass der Kapitalismus wieder eingeführt wird in einem gewissen Umfeld. Und genauso widerspricht es ja im Grunde auch dem Marxismus zu sagen, dass ja, Kommunisten auf Kommunisten schießen, dass Arbeiter auf Arbeiter schießen. Ne? Also das ist auch, also dieser Aufstand von Kronstadt ist auch ein Ausdruck, dass die Revolution eigentlich sehr stark auf dem Rückzug ist, ne? Die auch an inneren Widersprüchen leidet. Ne? Und es ist natürlich dann halt die Frage, also die Alternative wäre halt gewesen, okay, wir lassen die machen. Ja, irgendwie die Weißen, die sollen kommen mit ihren Schiffen und so weiter, die russische Armee soll kommen, ja, die soll dann eine militärische Intervention machen. Und ich meine, die französische Armee, die war noch mal ein bisschen besser ausgestattet als die russische. Ja, also damit wäre einfach die Sowjetgesellschaft zerstört gewesen, weil die Weißen sich diesen Aufstand zunutze gemacht haben, was die Aufständen gar nicht beabsichtigt haben, worauf ja aber die Leute, die nutzen, darauf sieht man ja einfach einen Scheiß drauf geben, ja, irgendwie, ne? Ich meine, die USA zum Beispiel, die unterstützen in Syrien auch die JPG. JPG sind Kommunisten, sind Anarchisten. Das sind Kommunisten und Anarchisten-Armee. Ne? Und die werden von den USA unterstützt. Warum? Ja, ganz einfach, weil die gegen den IS kämpfen und die USA sagen, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir unseren Einfluss geltend machen. Ne? Wir stimmen zwar nicht politisch mit ihnen überein, aber wir versuchen uns das irgendwie zunutze zu machen. Und genauso ist da diese Logik auch gewesen. Aber jetzt gerade die JPG ist ein gutes Beispiel, weil sie möchte eigentlich gar nicht diese Unterstützung von den USA haben, wenn sie nicht die Notwendigkeit dazu hätte. So. Genau. Dann stellt sich mir zum Beispiel jetzt bei Kronstadt die Frage, hätte man eher einen Schritt wäre man eher einen Schritt zugegangen auf Kronstadt und hätte ihnen sozusagen nicht die Notwendigkeit gegeben, dann vielleicht auch auf Außerhilfe hätte vielleicht einen Pakt geschlossen, dass das sozusagen die Grundbedingung ist für die Zugeständnisse. Ja. So glaube ich, wäre das dann die bessere Entscheidung gewesen und diese Gefahr von außen, dieser Einfluss von außen hätte auch so verhindert werden können. Also ist eine These. Aber der Roloff meinte doch vorhin, dass die Bolschewiken ja die Möglichkeit gegeben haben, diplomatisch das zu regeln. Auf den Parteitag wurden sie eingeladen, sind sie nicht erschienen. Die ganzen Diplomaten, die hingeschickt wurden, wurden festgehalten. Also ich weiß, also es ist ja nicht so, als wäre von Anfang an, hat er auch klargestellt, dass er versucht hat, das irgendwie militärisch zu lösen, sondern halt eben auch diplomatisch. Und das ist halt dann eben auch gescheitert. Ja gut, aber jetzt unbedingt dahin zu gehen, zu diesem Parteitag, persönlich wäre natürlich auch für die armen Leute, die Festung verteidigen können, eventuell risikoreich belastet. Wieso? Die Bolschewiken hatten ja nicht die Absicht, ihn zu erschießen. Ja gut, das weiß ich aber nicht, wenn ich mit viel weniger Mann die Festung verteidige. Hm. Außerdem, ich kenne jetzt die Angebote nicht, die diesen Leuten vorgetragen wurden. Vielleicht waren sie einfach nicht angemessen genug der Situation. Also, ich kenne ganz kurz, ich habe ja gesagt, dieser Aufstand hat ja erzwungen, dass der Kriegskommunismus ja ad acta gelegt wurde. Ja? Trotzki selber, der Kriegskommissar war, der hat bereits 1920, also ein Jahr vor diesem Aufstand, hat er gesagt, wir sollten den Kriegskommunismus nicht weiterführen, weil das zu einer Katastrophe führt. Man muss dazu sagen, dass die Mehrheit der Bolschewiki gesagt hat, nee, das können wir nicht machen, das sehen wir noch nicht so, der Kriegskommunismus hat noch eine gewisse Relevanz. Also Trotzki ist derjenige, der sagt, wenn wir das nicht beenden, wenn diese Unzufriedenheit der Bauern, und die Kronstädter Matrosen kamen ja aus bäuerlichen Familien, dann wird das zu einer Katastrophe enden. Ne? Man wusste ja auch, was die Forderungen der Kronstädter Matrosen waren. Die haben ja gesagt, wir fordern Sowjets ohne Kommunisten, das war dadurch geprägt, dass die Bolschewiki eben diese Politik einfach stur durchgezogen haben, das muss man so sagen, das war Sturheit, wirklich persönlich so sagen. Ne? Und man wusste, die wollten halt nicht diese Zwangsrequirierung, die wollten nicht, dass denen ihr Getreide weggenommen wird, die wollten das schon, also man hätte da durchaus drüber reden können, weil der Bürgerkrieg war 1921 längst gewonnen. Man hätte durchaus sagen können, irgendwie, also die paar Weißen, die hier noch rumlaufen, die sind einfach keine Bedrohung. Ne? Auch nicht die, die da in Finnland im Exil sitzen, die ich da zitiert habe und so weiter. Ja? Deswegen, wenn man halt diplomatisch herangegangen wäre und wenn die Führer, also Stepan Petrischenko, ne? Wenn die auf die Verhandlungssachen eingegangen wären, dann hätte man das verändern können. Deswegen ist Kronstadt auch wirklich ein Tiefpunkt und wirklich ein absolutes Drama. Es ging nicht darum, irgendwie jetzt die Leute umzubringen, nur weil man anderer Meinung war. Die Bolschewiki waren immer dafür, Meinungsverschiedenheiten in der Arbeiterbewegung demokratisch auszudiskutieren. Aber klar, die Wahrheit ist immer konkret. Ja? Und wenn du halt nicht auf die Gesprächsangebote eingehst, und dann ganz im Gegenteil sogar bolschewistische Parteisekretäre in Kronstadt verhaften lässt und so weiter, was nur der zaristischen Reaktion nützt, ja, was willst du dann machen? Also mir fällt es schwer, darüber dann wirklich eine Meinung zu bilden, weil ich nicht genau weiß, welche Dynamiken haben dann dazu geführt, zu das Verhalten quasi von, also gerade Jesef Petrischenko. Ich weiß nicht, welche Dynamiken dazu fehlt, dass er so gehandelt hat, was er für ein Typ hat, inwiefern er die Kronstadtbewegung repräsentiert hat oder vielleicht dann doch nur quasi das der Stadion der Kronstadtbewegung. Das war ein demokratisch gewählter Typ. Ja, und, oder halt auch welche Beziehungsdynamiken, quasi persönliche Beziehungsdynamiken dazu gefehlt haben, quasi, dass er den Bolschewiken skeptisch gegenüber hat. Deswegen ist es für mich, also ich kann mir da schwierig dann ein Urteil drüber geben, ohne diese ganzen Kontextfaktoren. Kann ich verstehen. Ich würde dir an dieser Stelle einfach mal dieses Buch ans Herz legen. Das kannst du dir in der Uni-Bibliothek ausleihen. Kann dir auch gleich nochmal aufschreiben, wie das heißt. Wo das halt auch nochmal generell... Gebe ich dir das Buch von einem Nordi. Ja. Aber ich kann das verstehen. Als ich vor bin ja jetzt auch schon seit 10 Jahren im Kommunismus aktiv sozusagen. Also als ich angefangen habe, mich so mit Lenin und so weiter auseinanderzusetzen, da war Kronstadt für mich auch erstmal so, oh okay, das ist jetzt ein Indiz dafür, dass die Bolschewiki doch nicht so toll waren und so weiter. Also ich kann das halt verstehen. Ja, ich wollte es gar nicht so fundamental sagen. Man muss es differenziert haben. Ja. Gibt sonst irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage. Nämlich, vielleicht, mir ist nicht ganz klar. Wie genau sieht die Verbindung aus zwischen Bürokratie und dem, was eben in diesem Brief genannt wurde, wirtschaftliche und kulturelle Rückständigkeiten am isolierten Land? Wie genau ist dort die Verbindung dazwischen? Ja. Also, wenn du in einem rückschrittlichen Land bist, das total marode ist, das auch durchaus noch an gewissen Moralvorstellungen unter dem Zarismus glaubt. Das ist mit kultureller Rückständigkeit gemeint. Also sozusagen das Bewusstsein ist noch nicht so, dass man das jetzt alle freudig sagen, hey, wir wollen den Kommunismus haben. Das ist halt kulturelle Rückständigkeit zusammen mit wirtschaftlicher Rückständigkeit. Wenn du halt in solchen Bedingungen arbeitest und du aber weißt, dass du ja Marktwirtschaft wieder zulässt, wo also Profitinteressen wieder entstehen, wo auch eine Bourgeoisie wieder entsteht, wo du einfach durch diesen Reichtum, den du anhäufst, auch wieder Privilegien verteilen kannst, dann ist klar, dass dadurch auch der Staatsapparat anwächst, weil diese Kulaken wieder entstanden sind, diese reichen Bauern, die sind in den Staatsapparat reingegangen, die haben auch Mitgliedsbeiträge bei den Bolschewiken gestellt, ne? So nach dem Motto, okay, die Bolschewiki haben jetzt halt die Macht, die haben gewonnen, die haben den Bürgerkrieg gewonnen, ne? Der Zarismus wird nicht zurückkommen, das finden wir doof, und jetzt muss ich mich irgendwie damit arrangieren. Und was kannst du da machen? Naja, du kannst halt sagen, ja, ach, ich finde euch eigentlich ganz cool, ach, ich trete euch mal bei, also so ist das wirklich gelaufen, ne? Dass eigentlich Leute in die Partei eingetreten sind, die eigentlich gar nichts mit jetzt dem Kommunismus an sich zu tun hatten. Und das ist eben dieses wechselseitige Verhältnis, also dass sozusagen Bürokratie jetzt nicht einfach aus dem Nichts kommt, sondern es hat halt materielle Ursachen. Oder du das noch? Wenn jetzt sozusagen die Bürokratie aus der neuen ökonomischen Politik so mit erwachsen ist und die neue ökonomische Politik aus dem Kriegskommunismus, also an welcher Stelle, du hast eben schon so kurz darauf eingegangen, wäre sozusagen der Punkt gewesen, wo man hätte, sag ich mal, politisch die Geschicke anders lenken können. Also was wäre der, das wäre deiner Meinung nach so die Zeit 1921 da gewesen? Ja. Also man muss natürlich auch sagen, dass ja diese Bedingungen ja auch aufgezwungen waren durch Bürgerkrieg, Intervention. Genau. Also es ist jetzt, genau, also deswegen war ich halt auch mit dem Typen gestern nicht einverstanden, der meinte, ja, die sind halt machtbesessen und die reißen halt die Macht an sich. Und deswegen kam halt dieser monströse Stab bei raus, den Lenin ja selber angreift. Nein, das waren schon Umstände des Bürgerkriegs, ne, und der imperialistischen Intervention und so weiter. Dazu kommt dann die wirtschaftliche Not, dazu kommt die kulturelle Rückständigkeit. Und das, also das eine führt wirklich zum anderen. Ne? Ne, irgendwie der Kriegskommunismus führt zu Kronstadt. Kronstadt führt zu neuen ökonomischen Politik. Die neue ökonomische Politik in diesen Rahmenbedingungen führt zu Bürokratie. Ne? Aber das hat, wie gesagt, jetzt nichts mit einem Determinismus zu tun. Ja? Sondern man hätte durchaus sagen können, klar haben wir irgendwie einen degenerierten Arbeiterstaat, ne? Aber es ist ja trotzdem eine Frage, ob du das aktiv befeuerst oder ob du trotzdem versuchst, diese Arbeiterdemokratie aufrechtzuerhalten. Ne? Kuba zum Beispiel. Ne? Man kann nicht sagen, dass Kuba ein gesunder Arbeiterstaat ist. Also das ist auch nicht der Sozialismus. Ne? Bedingt durch imperialistische Aggressionen und so weiter ist Kuba ein deformierter Staat. Ne? Aber trotzdem kann man auf Kuba ja trotzdem sagen, naja, es ist schon ein Unterschied, ob man versucht, trotzdem die Arbeiterdemokratie aufrechtzuerhalten und sozusagen das Beste daraus zu machen, was du halt machen kannst, um ja auch anderen Leuten, die für den Kommunismus auf der Welt kämpfen, ja auch ein Hoffnungsschimmer zu sein, was Kuba ja auch ist. Ne? Viele orientieren sich ja auch an Kuba. Ne? Und gerade wenn aber Kuba scheitert, völlig unabhängig davon, wie groß Kuba ist, dann hat das eine enorm demoralisierende Wirkung auf Arbeiter und Sozialisten auf der ganzen Welt. Ja. Man muss sich nur daran erinnern, als hier Fidel letztes Jahr gestorben ist. Also irgendwie haben es ja alle schon erwartet, aber in dem Moment, wo er dann wirklich weg war, das war richtig irgendwie, also da hat jeder Linker gesagt so, oh, da ist jetzt echt ein ganz, ganz großer weggegangen. Fidel ist zwar auch ein Produkt der Bürokratie, würde ich sagen, aber der hatte trotzdem noch, anders als Leute wie Stalin, trotzdem noch so ein gewisses Gespür dafür, wir müssen schon aufpassen, dass wir unsere sozialistischen Ideale nicht verraten. Ne? Und andere Leute, die jetzt in der Kommunistischen Partei Kubas nachrücken, also ich meine, Raoul ist ja noch lebt er, aber ich meine, wenn der auch weg ist, dann wirst du da Leute am Ruder haben, die da offen dran arbeiten werden, dass auf Kuba der Kapitalismus wieder reinstalliert wird. Das ist so. Ich habe eine andere Frage, und zwar mit dem Staatsmonopolkapitalismus. Du hattest ihn kurz erwähnt. Ich erinnere mich aber an die Schrift von Lenin, halt die nächsten Aufgaben der Söldnermacht von 1918. Da schreibt er Lenin von der Notwendigkeit des Staatsmonopolkapitalismus. Denn halt, man müsste erst Kompromisse schließen, auch halt, dass man eben von den Prinzipien der Pariser Kommune halt eben teilweise abfällt. Das heißt, dass man nicht nur den durchschnittlichen Arbeiterlohn halt irgendwie an die ganzen Spezialisten zahlt, sondern halt eben sehr hohe Beträge, egal wie hoch die sind. Und auch, dass man eben auch zusammen mit einer gewissen Bourgeoisie zusammenarbeitet. Das heißt, dass sie halt Betriebe und so weiter organisieren, weil sie halt eben organisatorisches Geschick haben, was die Bolschewiken halt so nicht hatten. Kannst du doch mal mir irgendwie eingehen, weil du hast es nur kurz angeschliffen. Weil du meinst halt den Staatsmonopolkapitalismus nur im Zusammenhang mit der NLP, aber Lenin hast du ja schon 1918 davon geschrieben. Also erstmal ist es ja ein Unterschied, ob du eine Theorie halt entwickelst für den Fall der Fälle oder ob die dann ja in der Praxis wirklich notwendig wird. Ne? Also Lenin sagt halt irgendwie klar, wenn die äußeren Umstände es erfordern, muss man Zugeständnisse machen. Welche Zugeständnisse sind, ist völlig egal. Ne? Dass zaristische Offiziere der Roten Armee eingesetzt wurden, ist ein Zugeständnis. Weil niemand bei den Arbeitern und Bauern die Kompetenz hat, so eine Armee zu führen. Genauso wie niemand von den Arbeitern und Bauern die Kompetenz hat, jetzt so einen Betrieb, also muss ja im Betrieb schon eine Person haben, die irgendwie den Überblick hat. Ne? Die weiß, wie muss ich jetzt was organisieren und so weiter, weil wenn ich jetzt einfach alle Arbeiter in den Betrieb werfe und sage, ja mach mal, das ist Anarchismus. Und das funktioniert nicht. Ne? Und deswegen sagt Lenin halt, ja, es ist irgendwie schon eine Wahrheit, der man sich stellen muss, dass man eben die alten Elemente der überholten Gesellschaft, dass man die sich nutzbar macht. Ne? Und 1921 war dann die Situation so, ne, dass man eben an dieses kleinbürgerliche Element, also die Bauern, Bauern sind ja ökonomisch gesehen Kleinbürger, die haben ja Privateigentum, ne? Dass man denen eben wieder mehr Zugeständnisse gibt, aber sozusagen sie nicht als Klasse durchbricht, weil Kleinbürger sind Kleinbürger, sondern dass man ihnen auch politisch-ökonomisch zugesteht, Kleinbürger zu sein. Im Kriegskommunismus wurde die Wert weggenommen und es wurde staatlich verteilt. In der neuen ökonomischen Politik wurde gesagt, okay, wir nehmen es euch nicht mehr weg, wir erheben jetzt eine Naturalsteuer darauf. Ne? Irgendwie baut euren Getreidekram an, verpickt das auf dem Markt und dafür, dass ihr das tut, ziehen wir da Steuern aus vom Staat, Staatskapitalismus. Ja? Und mit diesem Geld wollte man dann übrigens, das habe ich gerade nicht erwähnt, aber mit diesem Geld wollte man dann hinterher die Industrialisierung vorantreiben. Wollte man Maschinen aus dem Ausland kaufen und so weiter. Es gibt übrigens auch später, aber das wäre vielleicht wirklich dann eher was für den nächsten Vortrag, es gibt auch Marxisten, die halt sagen, dass die Sowjetunion später generell ein Staatskapitalismus gewesen wäre. Das führt natürlich zu der Position, dass als die Sowjetunion zusammengebrochen ist und dann der echte Kapitalismus wieder reingekommen ist, dass diese Leute dann gesagt haben, ja, ist doch egal, Kapitalismus, Kapitalismus. So, das eine ist halt Staatskapitalismus, das andere ist halt Privatkapitalismus. Ja, macht jetzt so keinen Unterschied, ist halt Quatsch. So, ne? Aber das, also diese Staatskapitalismus-Theorien sind was ganz anderes als das, wovon Lenin spricht. Ich wollte nur sagen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich gehe mit Lenin schon konform, wenn er sagt, dass du halt diese Spezialisten da krass anheuern sollst, egal wie viele Millionen Rubel du ausgibst oder was du auch tust, um die Produktivkräfte zu entwickeln. Also ich gehe damit konform, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, wenn die Umstände das erfordern, ja. Meinte er, also ja. Hast ja keine andere Wahl. Wenn die Umstände es erfordern, ja. Es gab übrigens unter Kollontai, Alexandra Kollontai war ja auch ZK-Mitglied, übrigens das einzige ZK-Mitglied, das die stalinistischen Säuberungen überstanden hat. Kollontai hatte, als die NEP eingeführt wurde, wo man ja auch dann Steuern genommen hat und so weiter, wurde Kollontai damit beauftragt, also ich glaube zumindest, dass es Kollontai war, also wurde gesagt, wir müssen Bildung bei den Arbeitern und Bauern voranbringen und das Ziel war, jeden Arbeiter und Bauern, auch wenn der Analphabet war, innerhalb von 2 Jahren dazu zu bemächtigen, dass er ein Hochschulstudium machen kann. Das zielt halt darauf ab. Mhm. Also, aber das ist wirklich eine Sache für den nächsten Vortrag. Also diese Inanspruchnahme von diesen bürgerlichen Elementen, weil die halt Know-how haben, das wird ja später wieder aufgebrochen, weil dann ja später sozusagen die Arbeiterklasse dann schon ihre eigenen schlauen Köpfe hat. Und dann ist es halt Quatsch, dann jetzt zu sagen, naja, Lenin hat aber gesagt, bla bla bla. Also es ist schon abhängig von den konkreten Umständen. Ja, klar. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ja, also wieso soll man sich Technik und Wissen aus der bürgerlichen Gesellschaft, wieso soll man sich das nicht selber aneignen? Also wenn wir jetzt in Deutschland morgen aufwachen, wir sind im Sozialismus und da ist ein bürgerlicher Wissenschaftler, der ein Medikament gegen Krebs, das ultimative Medikament dagegen entwickeln will, ja, dann ist das halt ein bürgerlicher Typ. Dann sage ich, alles klar, den mache ich mir zunutze und dann soll der mal für den Sozialismus das universelle Krebsmittel produzieren. Also so muss man da rangehen. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ja. Fand's recht. Super. Und dass wir auch 2 Stunden hier als Übergangszeit dafür gesprochen haben. Ich hatte schon Befürchtung, dass der Vortrag vielleicht ein bisschen zu intensiv wird, weil ja auch die Aufmerksamkeit ein bisschen nachlässt in der Zeit. Aber gut, also wie gesagt, nächsten Dienstag, 19 Uhr, geht es dann weiter ab 1924, wie dann stalinistische Politik live aussieht sozusagen. Und ja, das war's.